dich mal aus in diesen Himmel, der hier ist. Weißt du, der Himmel ist hier. Der Himmel ist hier. Und der Himmel möchte dich völlig durchdringen. Er selbst. Weißt du, Jesus, der Vater, der Heilige Geist, sie sind der Himmel. Und sie möchten dich völlig, völlig durchfluten. Und den Himmel in dir deponieren. Sodass du für alles andere ruiniert bist, außer für den Himmel. Weil der Himmel unser Lebensraum ist. Für die neue Schöpfung, für alle die, die Ja zu Jesus gesagt haben, ist der Himmel der Lebensraum. Oh, danke, Herr. Auf die Erde gebracht hast. Jesus, ohne dich würden wir keinen Himmel haben. Aber mit dir haben wir den Himmel. Herr, du hast uns durch deinen Tod am Kreuz in den Himmel versetzt. Und wir geben uns mit nichts anderem zufrieden, als mit diesem Leben, wie im Himmel, so auf Erden. Wir danken dir für dieses Leben. Oh, wie im Himmel, wie im Himmel, wie im Himmel, wie im Himmel, so auf Erden, wie im Himmel, wie im Himmel, wie im Himmel, so auf Erden, wie im Himmel, wie im Himmel. Vater, wir danken dir, dass der Himmel da ist und dass überall, wo die Söhne sind, die aus dir geboren sind, der Himmel ist und der Himmel offenbar wird. Und wenn so viele Söhne da sind, was für ein Himmel. Weil du trägst den Himmel. Sei dir dessen bewusst, du trägst den Himmel. Du trägst keine komischen Geister, sondern du trägst den Himmel. Den Himmel. Den Himmel. Den Himmel. Den Himmel. Weißt du, der Himmel sehnt sich danach, auf die Erde zu kommen. Weil was diese Erde braucht, ist der Himmel. Ist der Himmel. Ist der Himmel. Wir danken dir so sehr für den Himmel. Herr, du hast ihn geöffnet. Und der Himmel ist offen. Und er ist nie wieder zugegangen. Er ist offen. Er ist offen über den Söhnen. Offen in dir. Er geht nicht mehr zu. Du lebst in einem offenen Himmel. Du lebst unter einem offenen Himmel. Du empfängst von Gott. Du empfängst gerade jetzt. Weißt du, der Himmel ist offen. Du empfängst, du empfängst, du empfängst. Du empfängst, du empfängst. Himmlische Speise. Das himmlische Speise für dich. Himmlisches Manna. Himmlisches Manna ist da für dich. Oh, iss. Weißt du, der Vater sagt, komm und iss. Komm und iss. Komm und trink. Komm und iss. Komm und trink von mir. Es ist genug da. Es ist genug da. Es ist genug da. Oh, dich satt zu essen. Dich satt zu essen. Also diese himmlische Speise, sie ist millionenfach nahrhafter als die natürliche. Oh, sie ist sättigt deinen Geist. Sie sättigt deinen ganzen Menschen. Sie sättigt deine Seele. Sie sättigt deine Seele. Sie sättigt auch deinen Körper. Die Söhne sind bestimmt für diese himmlische Speise. Du bist bestimmt für diese himmlische Speise von Gott zu nehmen, von ihm zu essen. Jesus ist das Brot. Er ist das Brot des Lebens. Er ist das Brot. Er ist der Wein des Lebens. Er ist der Wein. Wasser. Er ist alles. Alles, was wir jemals brauchen werden. Herr, du bist alles, was wir jemals brauchen. Du bist alles, was wir jemals brauchen. Wir nehmen von dir. Und jede, weißt du, jede Not ist begegnet. Jeder Hunger ist gestillt in seiner Gegenwart. Jede Sehnsucht ist erfüllt, weil er da ist. Weißt du, Gott ist nicht weit weg. Wir leben nicht mehr im alten Bund. Wir leben im neuen Bund. Wir leben im neuen Bund. Und Jesus ist gekommen und hat den Himmel auf die Erde gebracht. Oh, danke. Danke. Oh, weißt du, es ist ein neues Zeitalter, in dem die Söhne das in Anspruch nehmen und leben und nicht mehr im alten Leben und wie die Menschen des alten Bundes, sondern wie die Menschen des neuen Bundes. Wo alles da ist. Weil nimm nie wieder eine Lüge an, dass du einen unendlichen Mangel hast. Nein, das ist Lüge. Sondern das Fülle in allen Bereichen für dich. Fülle und Überfluss. Jesus ist das Leben im Überfluss. Also dein Leben, wenn er dein Leben ist, wie kann dein Leben nur aussehen? Überfließend mit all dem, was er uns gebracht hat. Überfluss an Freude, Überfluss an Liebe, Überfluss an Barmherzigkeit, Überfluss an Erbarmen für die Schwachen, für die Kranken, für die Notleidenden. Überfluss an Frieden. Danke, Herr, dass Überfluss an Frieden da ist, Herr, für jede Seele, die hier ist. Oh, streck dich aus, wenn der Unfrieden noch war in deiner Seele. Weil da ist Frieden. Er ist der Friedefürst. Jesus ist der Friedefürst. Herr, du bist der Friedefürst. Und wo unruhige Gedanken waren, da kommt jetzt Frieden. Frieden. Da kommt Frieden. Weil der Herr möchte nicht, dass die Söhne, egal wie heiß die Zeiten sind, voller Unfrieden und Angst herumlaufen, sondern im Frieden. Weißt du, er hat uns keinen Geist der Knechtschaft gegeben, sondern er hat uns einen Geist der Sohnschaft gegeben. Wir sind Söhne Gottes. Halleluja. Die ein Recht haben, in seinem Haus zu sein, durch all das, was Jesus getan hat. Weißt du, nicht durch das, was wir an großartigen Leistungen vollbracht haben, sondern durch das, was Jesus am Kreuz getan hat, haben wir Zugang zu allen Schätzen und Zugang zur Gemeinschaft mit unserem Herrn. Zur schönsten Gemeinschaft mit ihm, wo Angst dich nicht mehr erreicht, wo du weggeflohen bist, wo die Angst vielleicht ihre Hand ausgestreckt hat nach dir. Aber du bist einfach entflohen. Und du bist in ihm. Und du bist im Vaterhaus. Und du weigerst dich, woanders hinzugehen. Sondern wir sind bestimmt, unser ganzes Leben in ihm zu sein und im Vaterhaus zu sein. Jeden Tag, jede Stunde, jede Minute in ihm zu sein. Wo die Mächte dieser Welt, wo die Mächte der Finsternis nicht mehr an dich rankommen. Wo sie nicht mehr an dich rankommen. Wo sie nicht mehr an dich rankommen. Wo du weit drüber bist. Weißt du, du bist weit drüber. Du bist weit oben. Du bist weit oben. Sag mal, ich bin weit oben. Weit drüber. Weil ich bin im Vaterhaus. Und es ist oben. Und da passt einer auf mich auf. Da sorgt einer für mich. Und da ist Freiheit. Oh, weißt du, das ist so wichtig in dieser Zeit, dass wir die Freiheit der Söhne Gottes und der Kinder Gottes annehmen. Wen der Herr frei macht, der ist wirklich frei. Wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Und Herr, wir rufen heute Freiheit aus über jedem einzelnen Sohn. Sag ihm mal, ich bin frei. Ich gehe nicht unter einen Geist der Knechtschaft, sondern ich habe den Geist der Sohnschaft empfangen. Indem ich rufe, Abba, Papa. Danke für deine Kraft. Danke für deinen Sieg. Halleluja. Und danke, Jesus. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Weißt du, 2024 ist das Jahr der offenen Türen. Und ist das Jahr, Offenbarung 4,1 heißt es, komm hier herauf. Das ist das Jahr, ist die Zeit, in die wir hochkommen. Hochkommen und oben leben. Oben, oben, oben leben. Oben leben mit unserem Herrn im Himmel und von oben regieren. Halleluja. Und von oben herrschen. Und dieses Leben genießen. Weißt du, dass du das Leben genießen darfst und sollst? Puh, weil er das Leben ist. Oh, atme ein, atme mal sein Leben ein. Ja, wir atmen dich ein. Puh, wir atmen dein Leben ein. Wir nehmen es tief auf in uns. Halleluja. Oh, ich hatte noch den Eindruck, dass Menschen da sind und du hast mit deinen Augen Probleme, sie sind irgendwie schlechter geworden in der letzten Zeit und Gott möchte dem begegnen. Wer ist es? Steht mal auf. Genau, und komm nach vorne am besten. Ja. Genau. Weil wir rufen jetzt einen Stopp aus. Weil Gott möchte eine, im Englischen heißt es so schön, 20-20 Vision, also eine perfekt und klare Sicht. Klare Sicht. Klare Sicht, weißt du, klare Sicht im Geist und auch eine klare Sicht im Natürlichen. Vielleicht hast du irgendwie gesagt, oh, ich kann das alles nicht mehr sehen. Manche sagen, ich kann das alles nicht mehr hören. Vielleicht hast du gesagt, ich kann das alles nicht mehr sehen. Dann kehr um, weil du da, ja, wie ein Geist der Blindheit eingeladen hast. Und sag, Herr, es tut mir leid, wo ich nicht mehr sehen wollte. Und ich kehre um. Und ich sehe alles mit deinen Augen. Und dann kann ich alles sehen aus deiner Perspektive. Halleluja. Und ich rufe jetzt aus, über allen in Jesu Christi Namen. Ich rufe einen Stopp aus, über alle Verschlechterung der Augen, in dem Namen Jesus. Ich sage Schluss und Stopp mit Augenverschlechterung, mit Weitsichtigkeit, Kurzsichtigkeit, Makuladegeneration, in dem Namen Jesus. Leg mal deine Hände auf, deine Hand auf deine Augen und sprich, ich spreche zu euch Augen. Ich segne euch auch. Und ich befehle euch, in die Schöpfungsordnung Gottes hineinzukommen. Und es wird nicht schlechter mit euch, sondern besser. Ihr werdet immer besser. Augen, ihr werdet besser. Ich nehme euch zurück 20 Jahre in der Zeit. Und ich befehle euch, klar zu sehen. Ich bin eine Person, die klar sieht. Im Natürlichen und auch im Geist. Ich sehe klar. Ich sehe klar. Danke für klare Augen. Danke für gesunde Augen. Gesunde Augen. Gesunde Augen. Gesunde Augen. Gesunde Augen. Gesunde Augen. Gesunde Augen. Gesunde Augen. Gesunde spürt, dass die Gesicht klarer ist. Klarer, klarere Sicht, dass ihr mich vielleicht klarer seht. Ah, Irina ist hoch. Weißt, ergreif es im Glauben. Er hat es schon getan. Und Heilung gehört uns. Und durch seine Streben sind wir geheilt. Wir lassen nichts anderes zu. Heilung gehört den Söhnen. Es ist das Brot der Kinder. Es ist das Brot der Kinder. Sag mal, Heilung ist mein Brot. Und meine Augen sind gesund. Die lassen nichts anderes zu. Und ich danke dir für vollkommene Wiederherstellung meiner Augen. In Jesu Namen. Heute ist Weihnachten. Geschenke. Geschenke vom Himmel. Für alle anderen auch. Halleluja. Streck dich mal aus gerade. Streck dich mal aus. Streck dich mal aus. Ja, das sind doch Geschenke. Das sind doch Geschenke, die abzuholen sind. Und nimm es. Nimm es. Nimm wirklich die Geschenke des Himmels. Die Geschenke des Himmels für dich. Ich setze sie frei. Jeder, was er braucht. Jeder, was er braucht. Jeder, was er braucht. Gerade in dieser Stunde. Gerade in dieser Zeit. Alles. Nimm es, nimm es. Ergreif dein Geschenk. Er hat es für dich. Er möchte es dir geben. Er hat es für dich. Es gehört dir. Es gehört dir. Es gehört dir. Oh, es gehört dir. Danke, Herr, für diese Geschenke. Danke für die Geschenke. Oh, danke für die Geschenke. Danke, dass du so gut bist, Herr. Und deine Kinder so sehr liebst. Wir danken dir. Also denk nie, du bist allein in dieser Welt. Du bist nie allein, weil der Herr da ist. Und du hast auch noch eine große Familie. Wow. Schau mal um dich her. Ist es nicht wunderbar, diese Familie Gottes zusammenzukommen, als Familie Gottes, nicht alleine zu sein, durch diese Welt zu sausen, sondern in der Familie Gottes zu sein, einander zu lieben, sich lieben zu lassen. Von Gott und auch durcheinander. Halleluja. Durcheinander. durch den anderen. Halleluja. Oh ja, so drück mal die Person neben dir und sag, ich liebe dich von ganzem Herzen mit der Liebe Jesu. Und such dir einen Platz. Und jetzt werden wir, freue mich schon drauf, ein mächtiges Wort von unserem Pastor bekommen. Hör gut zu, sei aufmerksam. Halleluja, ist das Wort Gottes für uns. Halleluja. Wow. Gut. Halleluja. Preis den Herrn. Amen. So gut hier zu sein. Halleluja. Herzlich willkommen zum Herrlichkeitsgottesdienst. Herrlichkeitsgottesdienst bedeutet, dass die Herrlichkeit Gottes sich freisetzt. Dafür machen wir Herrlichkeitsgottesdienst. Komm, streck nochmal deine Hände einfach in die Herrlichkeit. Mach dir einfach nochmal bewusst die Herrlichkeit, die hier ist. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, Herr, für deine Herrlichkeit, die hier ist, Herr. Oh, wir danken dir, Herr, für die Schönheit deiner Herrlichkeit, Herr. Wir preisen dich, Herr. Danke, Jesus. Halleluja. Amen. Amen. Ja, ich möchte gerne heute Morgen über ein Thema sprechen, über das ich noch nie gesprochen habe, aber Gott hat die letzten 2 Wochen immer wieder zu mir, schon mehr als 2 Wochen, glaube ich, es fing schon über Neujahr an, immer wieder zu mir gesprochen über dieses Thema. Das ist, glaube ich, das Mikro ein bisschen anders hier. Ist ein bisschen zu nah dran, glaube ich, aber ich weiß nicht, wie es nach hinten schieben. Okay. Ja, aber dann kommt es noch näher ran. Ist das besser? Okay. Gut. Immer wieder hat er zu mir gesprochen in den letzten Wochen einfach über dieses Thema. Und zwar ist es das Thema der Schönheit Gottes. Sag mal die Schönheit Gottes. Das ist vielleicht für manche ein bisschen ungewohnt, dieses Thema. Auch die Aussage, Gott ist schön, ist vielleicht für manche Menschen erstmal ein bisschen, oh was, Gott ist schön, warum? Also einfach von der Kategorie her vielleicht erstmal ein bisschen ungewohnt. Aber ihr Lieben, die Bibel sagt viel über die Schönheit Gottes. Und ich glaube von ganzem Herzen, dass wir eine Offenbarung der Schönheit Gottes brauchen, beziehungsweise sogar automatisch eigentlich in der Offenbarung der Herrlichkeit Gottes auch eine Offenbarung der Schönheit Gottes drin ist. Amen. Weil seine Herrlichkeit ist schön und indem wir uns auf seine Schönheit ausrichten, richten wir uns auf seine Herrlichkeit aus und indem wir uns auf seine Herrlichkeit ausrichten, richten wir uns auf seine Schönheit aus. Das ist sozusagen ein Kreislauf. Halleluja. Und ich glaube, Gott möchte uns wirklich ermutigen, auch jeden Einzelnen von uns, mich selber, jeden Einzelnen von uns, uns als ganze Glory Life Familie, er möchte uns ermutigen, wirklich uns auf eine Reise zu machen in eine tiefere Erkenntnis und Offenbarung der Schönheit Gottes. Amen. Und ich möchte heute mal anfangen mit einigen Bibelversen zu diesem Thema, einfach um so eine Grundlage auch zu legen über dieses Thema. Und ich fange mal an mit Psalm 96, Vers 6. Da heißt es in der Hoffnung für alle Übersetzung, Majestät und Pracht gehen von ihm aus, seine Stärke und Schönheit erfüllen den Tempel. Amen. Mit anderen Worten, Schönheit ist eine Eigenschaft Gottes. Offensichtlich, weil seine Schönheit, heißt es hier, erfüllt den Tempel. Seine Stärke und seine Schönheit erfüllt den Tempel. Interessant ist auch diese Kombination, dass offensichtlich auch seine Stärke und seine Schönheit zusammengehören. In seiner Schönheit ist seine Stärke und in seiner Stärke ist seine Schönheit. Vers 9 heißt es dann weiter, betet an den Herrn in heiliger Pracht. Pracht. Das Wort Pracht ist ja einfach ein anderes Wort für überwältigende Schönheit. Ja, Pracht ist überwältigende Schönheit. Ja, Und interessant ist auch hier in diesem Vers, diesen Zusammenhang, betet an den Herrn in heiliger Pracht. Sag mal, in heiliger Pracht. Also offensichtlich gehört die Schönheit und die Heiligkeit Gottes auch zusammen. Da werden wir gleich noch ein bisschen mehr drüber sprechen. Die Heiligkeit und die Schönheit Gottes. Schauen wir weiter in der Bibel. Gehen wir mal ins Hohelied. Hier sehen wir Jesus, den Bräutigam, prophetisch vorausgeschattet. Und Hohelied 5, Vers 10 heißt es, mein Liebster. Es ist vom Bräutigam die Rede. Es ist Jesus in diesem Bild, im Hohelied, den der Schreiber des Hohelieds voraussieht. Mein Liebster strahlt vor Schönheit und Kraft. Unter Tausenden ist keiner so wie er. Wir haben vorher dieses Lied gesungen, er ist der Schönste unter 10.000 und das kommt von diesem Vers her. Ja. Mein Liebster strahlt vor Schönheit und Kraft, unter Tausenden ist keiner so wie er. Seine Augen sind von vollkommener Schönheit, so wie Tauben, die in Milch baden und aus vollen Bächen trinken. Das war offensichtlich damals ein Bild für Schönheit. Wir stellen uns vielleicht das ein bisschen anders vor, die Schönheit, nicht unbedingt Tauben, die in Milch baden, aber so haben sie es damals vorgestellt. Oder Hohelied 1, Vers 16 heißt es, schön bist auch du, mein Liebster, wie stattlich anzusehen. Und Jesaja 33, Vers 17 ist eine Prophetie auf den neuen Bund hin. Und da heißt es, deine Augen werden den König schauen. Wer ist der König? Deine Augen werden den König schauen in seiner Schönheit. Amen. Mit anderen Worten, er prophezeit, dass wir Jesus als Söhne und Töchter des neuen Bundes sehen werden in seiner Schönheit. Und ich glaube, Gott möchte, dass du Jesus heute Morgen siehst in seiner Schönheit. Amen. Dass du ihn tiefer erkennst, dass du eine tiefere Offenbarung seiner Schönheit bekommst. Und das wird dein Leben verändern. Und ich sag dir gleich noch ein bisschen mehr, wie das aussieht. Aber ich möchte das noch mal ein bisschen weiter bei der biblischen Grundlage gehen. Weil interessant ist auch, dass die Bibel uns sagt, dass alles, was Gott wiedergibt, nicht nur Gott selber, nicht nur Jesus, sondern alles, was Gott wiedergibt, ist schön. Amen. Zum Beispiel die Schöpfung. Gott hat sie geschaffen und er sagt, es war sehr gut. Damit hat er aber nicht nur gesagt, sehr gut, sondern hat auch gesagt, sehr schön. Das findest du zum Beispiel im Buch Weisheit. Weisheit ist ja ein Buch im Alten Testament, das in manchen Bibeln vorkommt, in manchen Bibeln nicht. Es wird als Zusatzbuch gesehen, aber es ist trotzdem ein sehr gutes Buch, einfach über Weisheit. Ja. Und da heißt es in Weisheit, Kapitel 13, Vers 5, denn es wird an der Größe und Schönheit der Geschöpfe ihr Schöpfer wie in einem Bild erkannt. Amen. Das heißt, an der Schönheit dessen, was Gott geschaffen hat, kannst du Gottes Schönheit sehen. Paulus sagt ja, in der Schöpfung können wir bereits Gott erkennen. Er sagt ja, die Menschen ohne Gott haben keine Entschuldigung. Selbst wenn ihnen das Evangelium nicht gepredigt wurde, konnten sie Gott in der Schöpfung erkennen. Und diese Schöpfung gibt die Schönheit des Schöpfers wieder. Oder Weisheit 13, Vers 3 heißt es, denn er, der aller Schönheit Meister ist, hat sie alle geschaffen. In anderen Worten, Gott ist der Meister der Schönheit. Sag mal, der Meister der Schönheit. Schauen wir weiter in die Psalmen. Die Stadt Jerusalem wird immer wieder besungen in den Psalmen. Es ist die Stadt Gottes, es ist die Stadt, die Gott wiedergibt. Und es wird immer wieder betont in den Psalmen, es gibt verschiedene Stellen, wo betont wird, dass Zion oder der Zionsberg, also die Stadt Gottes, Jerusalem, schön ist. Weil sie ein Ausdruck des Wesens, ein Abdruck seines Wesens ist und damit seiner Schönheit. Psalm 50, Vers 2. Aus Zion, das ist die Stadt Gottes, der Schönheit Vollendung ist Gott hervorgestrahlt. Mit anderen Worten, Jerusalem ist die Vollendung der Schönheit. Gott zeigt sich in Schönheit, die sich auch in seiner Stadt ausdrückt, mit anderen Worten. Oder Psalm 122, Vers 3, Neues Leben Übersetzung heißt es, Jerusalem ist eine herrliche Stadt in wunderbarer Schönheit angelegt. Amen. Das kannst du heute noch sehen. Wenn du am Ölberg stehst und auf Jerusalem schaust, dann siehst du, dass diese Stadt schön ist. Ich meine, die Altstadt Jerusalem, das ist ja das Jerusalem, von hier die Rede ist. Alles drumherum ist ja viel später gebaut. Aber die Altstadt Jerusalem ist in wunderbarer Schönheit angelegt. Ja. Und interessant ist, Jerusalem ist ja auch ein Bild, ein Vorschatten für die Gemeinde des Neuen Bundes. Die Stadt Gottes im Alten Bund ist die Stadt Gottes im Neuen Bund, welches die Gemeinde ist. Und auch die Gemeinde wird von Gott als schön bezeichnet. Hoheslied 4, Vers 7. Alles an dir ist schön, meine Freundin, und kein Makel ist an dir. Hier spricht der Bräutigam Jesus zu seiner Braut, die Gemeinde. Alles an dir ist schön, meine Freundin, und kein Makel ist an dir. Es ist interessant, Gott sieht seine Gemeinde offensichtlich auch ein Stück weit im Glauben. Amen. Weil, wie von euch haben schon gemerkt, dass die Gemeinde Jesu hier auf der Erde in der irdischen Ausprägung noch nicht vollkommen ist in ihrer Schönheit. Aber Gott sieht seine Gemeinde im Glauben. Weißt du, der Blick Gottes auf Schönheit ist auch manchmal, das müssen wir auch verstehen, ist manchmal nicht unbedingt der Blick unserer Seele. Nicht alles, was unsere Seele vielleicht im ersten Moment als unschön oder anstößig empfindet, empfindet Gott auch als unschön. Du brauchst immer die Perspektive Gottes, um die wahre Schönheit zu erkennen. Zum Beispiel heute feiern wir Abendmahl, und wenn du dir Jesus am Kreuz anschaust, ist er zunächst mal auf den ersten Blick nicht schön. Und trotzdem liegt eine ungeheure Schönheit in dem, was er am Kreuz getan hat. Eine ungeheure Schönheit in seinem Leiden für uns, in seinem Sterben für uns. Aus der Sicht Gottes. Verstehst du? Das ist immer die Frage, die Sicht der Menschen, die Sicht Gottes. Ja. Psalm 48 ist auch gewaltig. Psalm 48 wird auch die Schönheit des Zionsberges besungen. Und dann heißt es, dass diese Schönheit des Zionsberges, pass gut auf, diese Schönheit, und jetzt wird es auch konkret schon für dein Leben, diese Schönheit des Zionsberges vertreibt seine Feinde. Amen. Das heißt, in der Schönheit Gottes ist Stärke, um die Feinde Gottes zu vertreiben. Du musst es dir so vorstellen, wenn die Feinde Gottes in eine Offenbarung der Schönheit Gottes hineinkommen, dann müssen sie zurückschrecken. Dann werden sie überwältigt von etwas. Weißt du, das ist dieses Wow. Und deswegen kannst du sehen, Herrlichkeit und Schönheit gehören so untrennbar zusammen. Wenn die Feinde Gottes in die Herrlichkeit Gottes kommen, dann werden sie konfrontiert mit seiner Schönheit und überwältigt, und plötzlich sagen sie, wow, da können wir nichts tun. Amen. Mit anderen Worten, es gab Fälle, wo damals Armeen gegen Jerusalem gezogen sind, weil sie einfach auf ihrem Weg waren und dachten, okay, dieses Land nehmen wir auch noch ein. Und dann haben sie Jerusalem auf dem Berg liegen sehen in seiner Schönheit und waren so überwältigt, dass sie einfach eine Offenbarung hatten von der Schönheit des Gottes, der dort in Jerusalem regiert. Und bumm, haben sie zurückgeschreckt und haben gesagt, oh nee, dann nehmen wir lieber einen anderen Weg. Amen. Wie viele von euch wollen das in ihrem Leben erleben, dass die Feinde Gottes einen anderen Weg nehmen? Amen. Ich sag dir, wenn die Schönheit Gottes beginnt, in deinem Leben mehr und mehr Raum zu greifen, dann fühlen sich die Feinde Gottes immer weniger wohl. Wie lange können Dämonen sich in der Schönheit Gottes halten? Dämonen können Schönheit Gottes nicht ertragen, weil Dämonen sind nicht schön. Alles an ihnen ist hässlich. Amen. Der Teufel ist ein gefallener Engel. Er war schön. Das ist auch spannend. Der Teufel war unendlich schön. Du kannst es nachlesen in der Bibel. Du findest es in Hesekiel 28. Das ist gewaltig. Ja, da wird, die meisten Theologen sind sich einig, dass hier der Fall Luzifers beschrieben wird. Zwar in verhüllter Form. Er wird Tyrus genannt. Aber wenn du das liest, dann merkst du, dass es hier nicht um eine Stadt gehen kann, sondern um einen gefallenen Engel. Und das ist aller Wahrscheinlichkeit nach Luzifer, der hier gemeint ist. Und da heißt es zum Beispiel in Hesekiel 28, Vers 14, heißt es, du warst, oder lese ich ab Vers 12, da siehst du die volle Bandbreite, so spricht der Herr, du warst das vollendete Siegel voller Weisheit und vollkommen an Schönheit. Der Teufel. Du warst vollkommen an Schönheit. Du warst in Eden, dem Garten Gottes. Aus Edelsteinen jeder Art war deine Decke. Karneol, Topas und Jaspis, Türkis, Onyx und Jade, Saphir, Rubin und Smaragd und Arbeit in Gold waren deine Ohrringe und deine Perlen an dir. Am Tag, als du geschaffen wurdest, wurden sie bereitet. Du warst ein mit ausgebreiteten Flügeln schirmender Cherub. Damit weißt du, dass es hier um einen hohen Engel geht. und ich hatte dich dazu gemacht. Du warst auf Gottes heiligen Berg. Mitten unter feurigen Steinen gingst du einher. Vollkommen warst du in deinen Wegen von dem Tag an, als du geschaffen wurdest. Und jetzt sagt er weiter, bis sich Unrecht an dir fand. Und dann hat sich's geändert. Und dann hat sich's geändert. Und es heißt dann in Vers 16 weiter, und ich verstieß dich vom Berg Gottes. Und ich trieb dich ins Verderben, du schirmender Cherub, aus der Mitte der feurigen Steine. Dein Herz wollte hoch hinaus wegen deiner Schönheit. Mit anderen Worten, er hat sich was eingebildet auf seine Schönheit. Das ist ein Problem. Amen. Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist die Schönste im ganzen Land, führt zu nichts Gutem. Das wusste schon Schneewittchen. Amen. Halleluja. Er hat sich für den Schönsten der Schönen gehalten und er wollte hoch hinaus. Du wolltest hoch hinaus wegen deiner Schönheit. Du hast deine Weisheit zunichte gemacht um deines Glanzes willen. Ich habe dich zu Boden geworfen, habe dich vor Königen dahingegeben, damit sie ihre Lust an dir sehen. Durch die Menge deiner Sünden in der Unredlichkeit deines Handels hast du deine Heiligtümer entweiht und so weiter und so fort. Und dann wird dieser Fall Luzifers beschrieben. Mit anderen Worten, Luzifer war schön, solange er in Verbindung mit Gott war. Amen. Also alles, was in Verbindung mit Gott ist, ist schön. Und alles, was sich von Gott löst, wird sozusagen unschön. Amen. Und deswegen ist auch dieser Zusammenhang so wichtig, wie wir es vorher gesehen haben in einem der Psalmen, die Heiligkeit Gottes und die Schönheit Gottes gehen Hand in Hand miteinander. Weil was heißt Heiligkeit Gottes? Heiligkeit Gottes heißt etwas, was in Verbindung ist mit Gott, etwas, was dem Wesen Gottes entspricht. Das ist Heiligkeit. Amen. Etwas, was ausgesondert ist von dieser gefallenen Welt und in Übereinstimmung gebracht ist mit dem Wesen Gottes, das ist heilig. Und das, was heilig ist, bezeichnet die Bibel als schön. Amen. Alles, was heilig ist, ist schön und alles, was unheilig ist, ist unschön. Luzifer wurde in dem Moment unschön, als er sich von der Heiligkeit Gottes trennte. Amen. Alles, was sich von der Heiligkeit Gottes trennt, von der Ehrfurcht vor Gott, von den Ordnungen Gottes trennt, wird in seinem Ansehen pervertiert. Das ist ganz interessant. Ich finde es interessant, dir das mal bewusst zu machen. Wenn du dir zum Beispiel die menschliche oder die Entwicklung der menschlichen Künste anschaust, jetzt mal in der westlichen Welt, in den letzten paar hundert Jahren. Das ist ganz interessant. Schau dir beispielsweise einen Rubens an oder ja, egal welchen du jetzt nimmst aus dem Mittelalter, der Renaissance, der frühen Neuzeit und so weiter. Weißt du, als die Künstler noch dieses Verständnis hatten, ihre Kunst im Auftrag und in Inspiration von Gott zu machen. Das heißt nicht, dass sie alle von neuem geboren waren, aber sie hatten dieses Grundbewusstsein, die Gesellschaft hatte dieses Grundbewusstsein, wir ehren Gott, wir haben eine Ehrfurcht vor Gott und das, was wir tun, sollte das Wesen Gottes seine Heiligkeit wiedergeben. Wenn du die Kunstwerke anschaust aus dieser Zeit, dann würde jeder sagen, egal ob das jetzt ein Kunstexperte ist oder nicht, du schaust diese Bilder an und du sagst, ja, das ist schön. Schön gemacht. Ist einfach schön. Ja. Und dann schau dir an, wie sich die Kunst entwickelt hat die letzten 150 Jahre. Die sogenannte moderne Kunst. Ich will nicht behaupten, dass es keine Kunst ist, verstehst du? Es ist der Ausdruck, ein Ausdruck eines menschlichen Seelenzustandes, aber es ist der Ausdruck eines menschlichen Seelenzustandes getrennt von Gott. Ist es schön? Ich weiß nicht, also ich weiß nicht, was daran schön sein soll, was weiß ich, rotes Quadrat auf blauem Grund oder so. Verstehst du? Ich meine, und diese Künstler haben ja auch gar nicht den Anspruch, dass ihre Kunst schön ist. Sie haben ja nur den Anspruch, dass ihre Kunst Kunst ist. Amen. Aber weißt du, deswegen glaube ich, dass es total wichtig ist, dass wir zum Beispiel als Christen den Bereich der Kunst wieder einnehmen. Je mehr wir uns in die Schönheit Gottes hineinbewegen, umso mehr werden auch diese Gaben von Gott inspirierter Kunst hervorkommen. Ich glaube, dass wir da hinkommen. Es passiert ja schon zum Beispiel durch solche wunderschönen Bilder, wie zum Beispiel Regina sie malt. Das ist jetzt nicht sogenannte moderne Kunst, sondern das ist Kunst in Verbindung zu Gott. Amen. Also Menschen werden berührt, wenn sie diese Kunst anschauen. Sie werden berührt, sie werden zu Gott hingezogen. Sie sagen, wow, wow, da kommt, da geht was davon aus. Das ist schön. Amen. Und ich glaube, je mehr wir lernen, auch als Gemeinde uns wieder mit der Schönheit Gottes zu verbinden, umso mehr wird von Gott inspirierte Kunst hervorkommen. Amen. Und Menschen werden so überwältigt sein. Und wenn sie noch bisher, was weiß ich, ihr rotes Quadrat auf blauem Grund im Wohnzimmer hängen hatten, dann sie sagen, hey, ich hänge mir lieber ein Original Regina Schmidt ins Wohnzimmer. Amen. Oder nimm den Bereich der Musik. Genau das Gleiche. Hör dir Bach an. Ich meine, der war sogar gläubig. Aber weißt du, all die Musik dieser Zeit, selbst derer, die nicht gläubig waren, wenn du sie anhörst, das ist harmonisch. Und dann stellst du fest, wenn du die Musikgeschichte studierst, dann stellst du fest, so ab so Ende des 19. Jahrhunderts gab es so Künstler, die dann plötzlich meinten, dissonante Musik wäre Kunst. Und andere haben sie darin bestärkt. Und plötzlich ist die Harmonie aus dem, was, sagen wir mal, moderne Kunst auch in der Musik angeht, ist die Harmonie rausgegangen. Und heute hört man dissonante Musik. Ja. Ich habe früher mal, also ich spiele es immer noch manchmal, aber nicht mehr so viel, aber früher habe ich intensiv als Jugendlicher Akkordeon gespielt und da mein Akkordeonlehrer war ein Freund der Kunst. Also haben wir auch moderne Kunst gespielt. Weißt du, das mag Kunst sein und es ist auch nicht einfach zu spielen, ehrlich gesagt. Aber schön. Ja. Verstehst du? Und das Ganze ist passiert in dem Moment, wo der Mensch sich abgetrennt hat von der Heiligkeit Gottes. Oder nimm die Literatur, nimm Gedichte. Weißt du, lies ein Gedicht, das ist nicht aus dem 19. Jahrhundert oder so. Ich meine, das ist nicht alles göttlich, was da drin steht. Aber zumindest, das hat von der Sprache her was Schönes an sich. Das hat was Geläufiges, das reimt sich, das wie auch immer. Es ist einfach sprachgewaltig, Goethe, sprachgewaltig. Hammer, Hammer, Hammer. Und dann nimmst du so moderne Gedichte und dann denkst du, ha. Ich meine, es gibt ja unterschiedliche. Also ich will jetzt nicht alles über einen Kamm scheren, aber die Tendenz, verstehst du? Losgelöst von Gott ist nicht mehr schön. Deswegen glaube ich, es ist wichtig, dass der Leib Christi wieder Einfluss nimmt, auch auf die Musikszene, auf die Literaturszene, auf die Architekturszene, Bauwerke, Skulpturen. Also wir waren letzter Zeit öfters am Bodensee und da gehst du in verschiedene Städte und dann siehst du, was sie heutzutage für Skulpturen mitten auf den Marktplatz stellen. Und du denkst ja, das ist ja der Ausgebund oder der, wie nennt man der, die Ausgeburt der Hässlichkeit. Ja, wirklich, ich meine, das sind irgendwelche nackten Frauen mit hängendem Busen und also grauenhaft, ekelhaft, richtig. Verstehst du? Verstehst du? Einfach so in Öffentlichkeit aufgestellt und denkst, wie kann man sich sowas in eine so schöne Stadt reinstellen? Diese Städte sind so schön und dann stellt man sich so ein Kunstwerk da rein, das ist doch nicht schön. Ja, aber der Mensch, getrennt von Gott, verabschiedet sich von der Schönheit Gottes. Amen. Mit dem Sündenfall hat der Mensch sich von dem verabschiedet, was heilig ist, was damit göttlich ist und damit was Schönes. Aber Halleluja, Jesus hat den Weg wieder freigemacht. Amen. Jesus hat den Weg wieder freigemacht in die Herrlichkeit Gottes und damit in seine Schönheit. Wir können uns neu verbinden mit seiner Heiligkeit. Wir können uns neu verbinden mit seiner Schönheit. Und diese Schönheit wird sich durch uns ausdrücken und sie wird eine Wiedergabe haben hier auf der Erde in dem, was wir tun, in den Skulpturen, die wir machen, in den Bildern, die wir malen, in der Musik, der wir schreiben, in den Gedichten, in den Büchern, in was auch immer, in den Bauwerken und so weiter, wird sich die Schönheit Gottes wieder neu ausdrücken. Wie viele von euch wären für eine Offensive der Schönheit Gottes für unsere Städte und unsere Dörfer und unsere, weißt du, auch die ganze Architektur? Weißt du, ist doch merkwürdig. Hast du dich schon mal gefragt, warum die Leute heutzutage so heiß darauf sind, jedes alte Haus, das irgendwie älter als 150 Jahre ist, unbedingt zu bewahren? Jedes Fachwerkhaus, jedes... Weißt du, früher war es so, ich meine, das kannst du im Kirchenbau studieren, die haben ja in der Gotik zum Beispiel schöne Kirchen gebaut, wunderschöne Kirchen, herrlich, du siehst heute noch manche gotische Kirchen. Aber dann kam die Renaissance und dann haben sie all den ganzen gotischen Firlefanz, den war dann aus ihrer Sicht Firlefanz, haben sie alles rausgetan und haben wieder völlig neu die Kirchen umgestaltet. Und im Barock haben sie wieder alles rausgerissen und wieder alles neu gemacht, weil sie wieder ein neues Verständnis von Schönheit hatten und alles war auf seine Art und Weise schön. Und deswegen war es völlig normal, jede Generation hat eine neue Schönheit gehabt und die hat die alte Schönheit durch die neue ersetzt. Aber heutzutage halten wir ständig immer an dem fest, was älter als 150 Jahre ist und das, was wir neu hervorbringen. Ja, warum ist das so? Warum halten wir so verkrampft an dem alten fest? Ganz einfach, weil... Was würdest du sagen, wenn du, was weiß ich, oder was würde, ich meine, du vielleicht jetzt je nachdem, ne, aber was würde ein Kunstexperte heute sagen, wenn du ihm sagst, hey komm, wir reißen den ganzen Barockstuck da raus aus der Kirche und machen es jetzt einfach mal so richtig modern? Würde jeder sagen, nein, das geht überhaupt nicht, diese schönen Sachen einfach zu vernichten, das geht gar nicht. Ja, aber das heißt ja mit anderen Worten, dass das, was wir heute produzieren, nicht mehr schön ist. Und ich sage dir, da ist was dran, absolut. Und wir wollen nicht das Schöne durch das Unschöne ersetzen. Und deswegen halten wir an dem fest, was noch schön war und vermeiden es zu ersetzen durch das, was neu ist, weil das Neue nicht mehr schön ist. Aber warum ist das Neue nicht mehr wirklich schön? Weil es nicht mehr in Verbindung mit Gott hervorgebracht wird. Amen. Ich glaube, dass Gott wirklich die Christen die schönsten Gebäude bauen lassen will. Wenn du Architekt bist oder Architektin, ich sag dir, Gott möchte durch dich die schönsten Gebäude bauen, wo die Leute reinkommen und sagen, wow, hier spüre ich was von der Schönheit Gottes. Oder wenn du im Deko-Bereich tätig bist, ich glaube, dass Gott dir die schönste Deko-Inspiration geben möchte. Amen. Oder wenn du in der Modebranche aktiv bist, ich glaube, dass Gott dir die schönsten Kleidungsentwürfe geben möchte. Amen. Da muss man sagen, gibt es schon auch noch schöne Sachen heutzutage durchaus. Halleluja. Amen. Aber weißt du, ich glaube, von Gott inspirierte Kleidung, von Gott inspirierte Dekoration, von Gott inspirierte Kunst kann Menschen ganz tief berühren und inspirieren. Und der entscheidende Punkt ist der, wie inspiriert und berührt ist derjenige, der diese Kunst hervorbringt, selber von der Schönheit Gottes. Und in dem Maß, wie du selber berührt bist von der Schönheit Gottes, in dem Maß wirst du diese Schönheit hervorbringen. Amen. Sag mal, ich bringe Schönes hervor. Halleluja. Weißt du, diese Schönheit kommt hervor, aus der Heiligkeit Gottes, habe ich schon gesagt. Heiligkeit Gottes. Und ein Aspekt der Heiligkeit Gottes sind auch seine Ordnungen. Seine Ordnungen sind Ausdruck seiner Heiligkeit. Und damit sind seine Ordnungen auch Ausdruck seiner Schönheit. Also manchmal gewinnt man den Eindruck, wenn Menschen in der Welt über die Ordnungen Gottes sprechen, dann denken sie, ja, das sind irgendwelche Dinge, die Gott den Menschen aufgetragen hat, um ihnen das Leben schwer zu machen. Oder um sie einzuschränken, um uns einzuschränken. Wie wenn Gott irgendeinen Spaß daran hätte, jetzt uns irgendwie einzuengen und zu sagen, oh komm, ich mach dich hier zu so einem richtig armseligen Stummel, dass du so richtig beschnitten und so richtig klein und so richtig eng da sitzt und dann will ich schauen, ob du dich darin bewährst. Nein, so ist Gott nicht. Amen. Warum hat uns Gott seine Ordnungen gegeben? Ich sag's dir, er hat uns seine Ordnungen gegeben, weil sie schön sind, weil sie heilig sind, weil sie gut sind, weil sie die Schönheit Gottes in unser Leben bringen. Amen. Beispiel, die Ordnung, die biblische Ordnung in Bezug auf die Beziehung zwischen Mann und Frau. Wir lesen einen der besten Ausdrücke davon in Epheser Kapitel 5. Das lesen wir immer bei Hochzeiten vor. Ja? Wie Paulus über die Ehe schreibt, über die Beziehung zwischen Mann und Frau. Ja? Und wie er dann diesen einen Satz sagt und sagt, dieses Geheimnis, also das Geheimnis der Ehe ist groß. Ich aber deute es auf Christus und die Gemeinde. Mit anderen Worten, er sagt, hey, haltet euch dieses schöne Bild von der Braut und vom Bräutigam, das ihr im hohen Lied seht, haltet es euch vor Augen. Und so soll die Ordnung sein, so soll die Beziehung sein zwischen Mann und Frau im neuen Bund. Nicht um euch irgendwie unter einen Zwang zu bringen, sondern damit diese Beziehung, damit auch Sexualität schön wird. Also es gibt schöne Sexualität und nicht schöne Sexualität. Die Sexualität, die außerhalb der Ordnung Gottes erfolgt, ist einfach nicht schön. Das war auch mal ein neuer Aspekt. Also alles, was heutzutage läuft unter diesem ganzen Titel Gender-Ideologie und Vielfalt und Sex mit wem, auf welche Weise und wie auch immer. Verstehst du? Das ist nicht schön. Das ist nicht schön. Sex ist nicht schön, auf welche Weise und wie und was und wie auch immer. Hauptsache Trieb befriedigt. Das ist nicht schön. Aber die Beziehung zwischen Mann und Frau ist schön. Von Gott. Amen. Sie ist geschaffen von Gott. Und da ist eine Schönheit drin. Halleluja. Und indem wir wieder zu den Ordnungen Gottes zurückkommen, kommen wir zurück zu seiner Schönheit. Und indem wir zurück zu seiner Schönheit kommen, kommen wir zurück zu seinen Ordnungen. Das ist auch ein Kreislauf. Je mehr du die Schönheit Gottes entdeckst, und ich empfehle dir wirklich auch in nächster Zeit mal, wirklich auch diesen Aspekt der Schönheit Gottes mal zu studieren in der Bibel. Einfach mal diese Bibelstellen, wo über die Schönheit Gottes die Rede ist, zu lesen. Aber auch einfach mal seine Ordnungen zu studieren, einfach unter diesem Aspekt. Ja, nicht unter diesem Aspekt, oh, da kommt der strenge Gott und sagt mir, was falsch und was richtig ist. Sondern einfach mal unter diesem Aspekt, hey, kann ich darin eine Schönheit sehen? Kann ich das erkennen, dass Christus und die Gemeinde, Beziehung, Mann, Frau, dass es etwas Schönes ist? Und dass es deswegen so ist, wie es ist und dass Gott es so geschaffen hat, wie es geschaffen hat und nicht anders. Seine Schöpfung war sehr gut. Ja, der Mensch kann sie pervertieren und der Mensch kann alles Mögliche draus machen. Die Frage ist, ob es schön ist. Amen. Sag mal, ich habe eine, wenn du verheiratet bist, sag mal, ich habe eine schöne Sexualität. Amen. Und wenn du ein Mann bist, sag mal, meine Beziehung zum anderen Geschlecht ist von der Schönheit Gottes geprägt. Das war jetzt nicht sehr überzeugend. Halleluja. Also wenn du auch diese, erweitern wir es nochmal, wenn du diese Ordnungen siehst, die Paulus einfach der Gemeinde gegeben hat. Er hat ja nicht nur über Mann und Frau gesprochen, er hat zum Beispiel auch über Kinder und Eltern gesprochen. Da ist eine Schönheit drin in dem, was er da gesagt hat, dass die Kinder die Eltern ehren sollen, die Eltern die Kinder erziehen sollen mit einer gewissen Strenge, aber auch eben nicht mit zu großer Strenge, sondern mit Liebe. Ja? Da ist eine Schönheit drin. Amen. Das ist eine Schönheit drin. In dieser Beziehung ist eine Schönheit drin. Verstehst du? Oder wenn er spricht über die Beziehung zwischen, damals war es Herr und Sklave, heute wird man sagen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Ja? Preist den Herrn, dass die Gesellschaft etwas erlöst ist heutzutage, dass es nicht mehr um Herr und Sklave geht, sondern um Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Aber wenn du liest, was Paulus immer wieder darüber sagt, dann ist da eine Schönheit drin, weil es die Ordnung Gottes wiedergibt. Amen. Und alles andere gibt halt nicht die Ordnung Gottes wieder. Ständig über deinen Chef lästern und schimpfen und rebellieren gegen alles, was er sagt, ist halt nicht schön. Das siehst du unter dem Aspekt. Heiligkeit ist schön. Sag mal, Heiligkeit ist schön. Unheiligkeit ist unschön. Weißt du, ich glaube auch, dass es ein wesentlicher Aspekt der Heiligkeit Gottes ist, wenn wir in unseren Gottesdiensten zusammenkommen und da ist Einheit unter uns. Einheit ist ein Ausdruck der Schönheit Gottes. Gott wird angezogen von Einheit. Wenn zwei zusammen in Einheit kommen, ob das ein Ehepaar ist, ob das eine Familie mit Kindern ist, dann sind es mehr als zwei. Ja. Wenn eine Gruppe von Menschen in Einheit kommt, wenn eine Gemeinde sich versammelt und in Einheit Jesus anbetet, dann ist da eine enorme Schönheit. Und diese Schönheit zieht die Herrlichkeit Gottes an. Amen. Und ich sage dir noch was, wenn die Herrlichkeit Gottes sich manifestiert, dann manifestiert sich damit auch die Schönheit Gottes. Wenn wir uns verbinden mit der Schönheit Gottes, verbinden wir uns mit der Herrlichkeit Gottes. Und umgekehrt, es ist wie ein Kreislauf. Deswegen glaube ich auch, dass es ein sinnvolles Streben ist, wenn wir als Gemeinde nach immer größerer Schönheit in allem, was wir tun, streben. Schönheit im Lobpreis, Exzellenz, Schönheit beim Predigen. Ja, ich sage jetzt nicht Schönheit der Prediger, aber... Ja, aber auch gut, ja. Ja, dass man auch schön angezogen ist zum Beispiel, ist auch ein Ausdruck der Schönheit Gottes. Und damit meine ich jetzt nicht irgendwas Abgefahrenes oder so, ja, sondern einfach, was man halt heutzutage als schön empfindet. Ja, ja, das ändert sich ja auch immer wieder. Ja. Aber Schönheit ist ein Ausdruck der Heiligkeit und damit der Herrlichkeit Gottes. Und Einheit ist ein wesentlicher Aspekt. Ich möchte gern zum Schluss mit euch reingehen in eine bekannte Geschichte, aber unter diesem Aspekt der Offenbarung der Schönheit Gottes, und zwar nach 2. Chronik, Kapitel 5, Vers 11. Wenn du dein Handy mit Bibel-App dabei hast oder deine Bibel dabei hast, kannst du es gerne mitlesen, weil da steckt einiges drin zu unserem Thema. Das ist die Eröffnung des Tempels in Jerusalem durch Salomo. Und was zunächst mal nur als Vorbemerkung mal interessant ist, ist, dass dieser Tempelbau von Salomo, der wird ja ganz ausführlich beschrieben, was da alles verbaut wurde und was da, wie die Maße waren und die Materialien und so weiter, wird er ganz ausführlich beschrieben. Warum wird es so ausführlich beschrieben? Genauso wie auch bei der Stiftshütte. Warum wird es so ausführlich beschrieben? Ganz einfach, weil Gott wollte, dass es perfekt gemacht ist. Dieser Tempel sollte perfekt aussehen. Die Maße sollten perfekt sein. Perfekt. Also es ist interessant, dass als wir hier dieses Gebäude gebaut haben, ich weiß nicht, wie viele sich von euch noch daran erinnern, während wir hier im Bau waren, wir nennen es ja das Zentrum der größeren Herrlichkeit, und als wir hier im Bau waren, sagt Gott plötzlich eines Tages zu mir, hey, schau dir nochmal genau die Baupläne an und schau dir mal die Flächen an. Beziehungsweise, nein, umgekehrt, ich muss sagen, zuerst hatte ich den Eindruck, ich soll diesen Tempel studieren, von dem in der Bibel ja an mehreren Stellen die Rede ist, bei Salomo, aber dann auch bei Hesekiel als Prophezeiung wieder auf den neuen Tempel. Und da sind ja ganz ausführlich die Maße beschrieben, die Maße dieses Tempels, wie dieser Tempel genau gebaut ist. Einfach in der perfekten göttlichen Art und Weise. Und plötzlich war ich unendlich interessiert daran, einfach mal herauszufinden, wie groß war eigentlich das Allerheiligste, wie groß war eigentlich das Heiligtum im Tempel, so wie es da beschrieben ist. Und das kannst du genau nachrechnen, weil das ist genau auf die Elle genau wird es beschrieben. Und die Ellen, weißt du auch, wie lang die waren? Das kannst du hinten in deiner Bibel nachlesen. Jede Elle, die königliche Elle war so und so lang und die andere Elle so und so lang. Also das weißt du ganz genau. Und dann habe ich das ausgerechnet und dann habe ich gesagt, okay, gut, interessant. Also so viel Quadratmeter war das Heiligtum plus das Allerheiligste. Und dann, als ich damit fertig war, ich war irgendwie selber überrascht, dass mich das plötzlich so interessiert hat. Weil eigentlich hat mich das nie interessiert. Ja. Ich weiß nicht, wie viele von euch schon mal ausgerechnet haben, wie diese Maße das sind. Ja. Das gehört eher zu den langweiligeren Lektüren der Bibel normalerweise. Aber ich fand es plötzlich unheimlich spannend, habe das alles ausgerechnet. Und dann sagt Gott so, und jetzt schaut ihr mal eure Pläne an und vergleich mal die Quadratmeterzahl, die das Heiligtum und das Allerheiligste ausmacht. Und wie gesagt, da war unser Gebäude schon im Bau. Das heißt, es war nichts mehr dran zu ändern oder so, sondern es war genau so im Bau, wie es jetzt hier steht. Und er sagt, schau dir mal den Plan an hier von eurem Gottesdienstraum, inklusive hier dem Bühnenbereich, und schau dir die Fläche an. Und ich habe es verglichen und es ist tatsächlich auf den Zehntel Quadratmeter die gleiche Fläche wie das Allerheiligste plus das Heiligtum im Tempel in der Bibel. Das ist interessant. Verstehst du? Also Gott macht alles perfekt. Amen. Seine Pläne sind schön. Seine Pläne sind exzellent. Was aus ihm geboren ist, ist schön, ist perfekt und ist kein Zufall. Weißt du, da ist nichts Zufall dran. Amen. Und genauso war auch nichts Zufall in 2. Chronik 5. Jetzt gehen wir nochmal rein. 2. Chronik 5 ab Vers 11. Ja, als damals der Tempel eingeweiht wurde. Und da heißt es nämlich, und es geschah, als die Priester aus dem Heiligen hinausgingen. Und jetzt kommt schon das erste Wichtige. Denn alle Priester, die sich eingefunden hatten, hatten sich geheiligt. Das heißt, hier findest du die erste Zutat für die Schönheit und die Herrlichkeit Gottes, nämlich die Heiligkeit. Sie hatten sich geheiligt. Sie hatten sich eingetunt auf die Heiligkeit Gottes. Sie hatten sich ausgesondert. Damals war mit diesem Begriff geheiligt, waren bestimmte Waschungen verbunden, bestimmte Vorbereitungen im Äußeren. Das ist nicht mehr die Sache im Neuen Bund. Im Neuen Bund gilt, was in 1. Petrus 3, Vers 4 steht. Da heißt es nämlich, eure Schönheit soll von innen kommen. Amen. Unsere Schönheit kommt von innen. Wir heiligen uns von innen, nicht in erster Linie von außen. Damals haben sie sich äußerlich geheiligt, aber es geht um dieselbe Heiligkeit. Es geht um diese Aussonderung. Sie haben sich geheiligt. Und dann heißt es, und als die Leviten, die Sänger waren, sie alle, nämlich Asaf, Hemun, Jedutun, ihre Söhne und ihre Brüder, und jetzt kommt noch was Interessantes, in Byssus gekleidet. Was war Byssus? Byssus war eine extrem feine Seide. Das heißt, es war ein extrem kostbarer und schöner Stoff. Das heißt, sie waren schön angezogen. Das ist interessant, dass es extra hier erwähnt wird. Sie hätten auch sagen können, ja, die Priester tauchten halt auf, was auch immer sie anhatten. Hatten sie vielleicht eine Jeans oder keine Ahnung, weiß nicht. Nein, es war wichtig zu betonen, sie waren schön angezogen. Und dann heißt es, mit Zimbeln und mit Harfen und Zittern standen sie an der Ostseite des Altars, bei ihnen etwa 120 Priester, die auf Trompeten trompeteten. 120 ist ja immer auch die Zahl der Vollkommenheit. Ja? Also die Vollzahl, ist auch schön. Ja? Und dann heißt es, und es geschah, als die Trompeter und die Sänger wie ein Mann waren, um eine Stimme hören zu lassen, den Herrn zu loben und zu preisen. Mit anderen Worten, was zieht die Herrlichkeit Gottes an? Einheit. Amen. Einheit. Sie waren wie ein Mann, sie ließen eine Stimme hören. Einheit ist aus der Sicht Gottes schön. Uneinheit ist dissonant, wie in der Musik, und das ist nicht schön. Amen. Uneinheit ist dissonant. Aber Einheit ist harmonisch und deswegen ist es schön. Und sie lobten den Herrn also in Einheit. Und als sie die Stimme erhoben, mit Trompeten und Zimbeln und Musikinstrumenten. Warum wird das so präzise hier formuliert? Auch hier wieder der gleiche Punkt. Es ging darum zu sagen, hey, hier wurde die perfekte Musik gemacht. Hier wurde schön gespielt. Da waren keine schrägen Töne dazwischen oder irgendwas, sondern da wurde schön gespielt. Trompeten und Zimbeln, das waren einfach die Musikinstrumente, die damals als schön galten. Ja, wir haben heute andere, die wir für schön halten. Das ist zeitabhängig, aber es geht darum, dass schöne Musik kam, beim Lob des Herrn, denn er ist gütig, denn seine Gnade währt ewig. Lobpreis Gottes ist schön, aus der Sicht Gottes. Wenn seine Gemeinde in Einheit Gott anbetet, in Liebe zu Jesus, in einer Offenbarung seiner Heiligkeit, in einer Offenbarung seiner Schönheit Gott anbetet, dann ist es schön. Und jetzt pass auf, was passiert, wenn Schönheit hier von der Erde aufsteigt zum Himmel, was passiert dann? Und es geschah, da wurde das Haus des Herrn mit einer Wolke erfüllt. Was war das? Es war die Shekinah, das Herabkommen der Herrlichkeit Gottes. Schönheit stieg auf zum Himmel und herab kam die Herrlichkeit Gottes. Und ich sage dir, heute ist nicht anders. Schönheit der Einheit, Schönheit der Liebe zu Gott, Schönheit des Lobpreises, Schönheit des Herzens, Schönheit der Ordnung Gottes steigt auf zum Himmel und herab kommt die Herrlichkeit Gottes. Die Wolke der Herrlichkeit füllte den Tempel. Und die Priester konnten wegen der Wolke nicht hinzutreten, um den Dienst zu verrichten. Denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus Gottes. Amen. Wie viele von euch wollen erleben, dass ihr Haus mit der Herrlichkeit Gottes erfüllt ist? Halleluja. Und nicht nur ihr natürliches Haus, sondern einfach auch dein geistliches Haus mit der Herrlichkeit Gottes erfüllt ist. Weißt du, die Wolke der Herrlichkeit kam und alles wurde verwandelt. Gott möchte uns verwandeln mit seiner Schönheit. Weißt du, wenn Wunder hervorkommen, ist es ein Ausfluss der Schönheit Gottes. Dinge kommen wieder zurück in die Ordnung Gottes. Hier, was war hier das Wunder? Das Wunderzeichen, hier war diese Wolke, die den Tempel erfüllte. Weißt du, es ist ungefähr so, wie wenn eine Substanz die Atmosphäre erfüllt, in der alles sich ausrichten muss an der Schöpfungsordnung Gottes. Amen. Und deshalb, in der Wolke seiner Herrlichkeit passieren kreative Wunder. In der Wolke seiner Herrlichkeit passieren Heilungen. In der Wolke seiner Herrlichkeit passieren Wunder, die die ursprüngliche Schöpfungsordnung Gottes wiederherstellen. Also hast du dir schon mal überlegt, das ist mir jetzt die letzten Tage ist aufgegangen, ich habe es gestern in der Schweiz auch gesagt, ist es nicht interessant, dass Gott unsere menschlichen Körper von Natur aus erstmal so geschaffen hat, jetzt ohne Einfluss des Sündenfalls meine ich jetzt, ja, und was dann im Laufe des Lebens so dann kommt und Einfluss nimmt, aber von Natur aus hat Gott jeden Körper so geschaffen, dass er so perfekt funktioniert, zusammen funktioniert, dass du nicht einfach irgendwo Schmerzen hast. Weil es könnte ja auch sein, also ich meine, wenn ich wirklich an Evolution, also ich meine an den Zufall der Evolution glauben würde, dann, ich meine, die Wahrscheinlichkeit, dass, was weiß ich, in der Entwicklung einfach des menschlichen Körpers vielleicht ein Knochen irgendwie ein bisschen schräg raussteht hier oder da und deswegen halt einfach so manchmal gewisse Schmerzen verursacht oder vielleicht einfach so eine Tendenz da ist, dass einfach ein Nerv sich einklemmt oder so und Schmerzen verursacht, das ist doch eigentlich sehr wahrscheinlich. Oder? Dass sowas ist. Ich meine, die Wahrscheinlichkeit, dass alles perfekt funktioniert, ist eigentlich extrem gering. Ich meine, bei so vielen Teilen, aus denen wir bestehen. Ja, ich meine, könnte ja auch sein, dass einfach jeder Mensch mit einer Herzschwäche geboren wird, zum Beispiel. Ja, einfach, ich meine, die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwas, wenn es einfach alles durch Zufall entstanden wäre, die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwas nicht perfekt funktioniert, ist eigentlich riesengroß. Und doch siehst du, und es wird jeder Mediziner und jeder Biologe bestätigen, dieser Körper funktioniert von Natur aus perfekt. Perfekt, ohne Schmerzen, ohne Einschränkung, ohne irgendwas. Es gibt auch keinen Bauplan für diesen Körper, der, sagen wir mal, von Natur aus bewirken würde, dass dein Knie steif ist. Oder du, was weiß ich, deine Finger verkrümmt sind oder so. Von Natur aus. Ja, durch den Einfluss des Sündenfalls gibt es Fehlbildungen, das weiß ich und so weiter. Aber das ist erst danach gekommen. Der ursprüngliche Körper, der ursprüngliche Bauplan, so wie du ihn im Biologiebuch findest, ist perfekt. Amen. Halleluja. Lass uns doch mal Jesus dafür oder dem Vater im Himmel dafür einen Applaus geben. Er hat uns einen perfekten Körper gegeben. Und schau, wenn die Wolke der Herrlichkeit kommt, wenn die Schönheit Gottes kommt, dann durchdringt sie die Körperzellen, dann durchdringt sie die Organe und plötzlich kommen Dinge, die durch den Einfluss des Sündenfalls, durch den Einfluss dieses gefallenen Engels, Luzifer, der die Schönheit verloren hat, die durch diesen Einfluss sozusagen unschön geworden sind, unpassend, schmerzhaft, was auch immer, eingeschränkt, kommen wieder in die göttliche Ordnung. Das ist doch eigentlich das Normalste von der Welt, oder? Amen. Halleluja. Wir haben es gestern so gewaltig in der Schweiz erlebt. Wir haben wirklich, kann ich euch sagen, Astrid hat gesagt, also das war wirklich eine neue Dimension von Wundern. So viele kreative Wunder in einem Gottesdienst. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erlebt habe. Sie hat einen Bericht geschrieben. Ja. Das ist der Hammer. Ne? Zum Beispiel, weißt du, das ist einfach schön. Das zu lesen ist einfach schön. Also von Wundern zu lesen ist schön, weil Ordnung wird wiederhergestellt. Göttliche Ordnung wiederhergestellt. Zum Beispiel schreibt ja die Astrid, und das war eines der ersten Wunder, das passiert ist, ein ukrainischer Mann hatte vor zwölf Jahren eine Rückenverletzung bekommen aufgrund eines Unfalls und er hatte dadurch ein gelähmtes Bein. Er hat das Bein beim Gehen hinter sich hergezogen. Jetzt kann er ohne Probleme rennen, springen, der Mann ist so rumgesprungen, gerannt, vollkommen frei, ohne jegliche Schmerzen. Halleluja. Amen, das ist die Wiederherstellung der Schöpfungsordnung Gottes. Andere Frau, ich hatte ein Wort der Erkenntnis gehabt für eine Person, die Metall im Rücken einoperiert hat und deswegen eine Bewegungseinschränkung hat. Und dann hat sich eine Frau gemeldet, die Stäbe und Schrauben hier in den unteren Rückenbereich einoperiert hatte. Sie konnte sich kaum nach vorne beugen. Nach dem ersten Gebet konnte sie sich knapp 3/4 nach unten beugen und nach nochmaligem Gebet konnte sie sich fast bis zum Boden beugen. Halleluja. Amen. Das ist schön. Oder eine Eine Frau hatte seit über 30 Jahren chronische Schmerzen im Darm. Die Ärzte konnten ihr nicht helfen. Nachdem Traumata entfernt wurden aus ihrer Seele und anschließend im Gebet für den Magen-Darm-Bereich, war die Frau komplett schmerzfrei. Sie wurde zusätzlich auch noch von Tinnitus geheilt. Amen, das ist schön. Halleluja. Ein anderer Mann hat Zeugnis gegeben, der hatte, ich weiß gar nicht, was das für eine Krankheit ist, aber auf jeden Fall so eine Flüssigkeitsansammlung hinter den Augen, die die Hornhaut zerstört und die Gefahr der Erblindung besteht. Und er musste regelmäßig zum Spritzen, aber er hatte dies, warum auch immer, seit längerer Zeit nicht mehr gemacht. Nach dem Gebet sah er alles vollkommen klar mit seinen Augen. Amen. Halleluja. Eine Frau, das war auch ein Hammerwunder, die hatte Polyneuropathie und da werden die Verbindungen zwischen den Nerven und den Muskeln zerstört, sodass sich die Füße taub anfühlen und sie sich nicht richtig bewegen kann. Und es war bei ihr so stark, dass sie nicht mal mehr Auto fahren konnte. Und zwar seit elf Jahren konnte sie in ihren Füßen nichts spüren. Die Füße waren taub. Sie konnte eben sie auch nicht richtig bewegen. Sie konnte nicht mal Auto fahren. Die Frau, die dabei war, das war der Hammer, die ist rumgesprungen, rumgehüpft, voller Begeisterung und hat gesagt, jetzt kaufe ich mir ein Auto. Halleluja. Preis den Herrn. Amen. Das ist schön. Weil die Schöpfungsordnung Gottes wiederhergestellt wird. Oder ein Mann, der konnte aufgrund eines Sturzes konnte nicht mehr in die Knie gehen, wurde völlig geheilt, kann jetzt wieder seine Knie beugen und vieles andere mehr. Ich lese euch vielleicht nachher noch ein paar Sachen vor. Also das ist einfach schön, wenn die Herrlichkeit Gottes in die Körper kommt und die ursprüngliche Ordnung wiederherstellt. Und das ist das, was damals im Tempel passiert ist. Die Wolke der Herrlichkeit kam und hat wiederhergestellt. Die Wolke der Herrlichkeit kommt auch heute Morgen und stellt deine Seele wieder her, stellt deinen Körper wieder her. Das Lobpreisteam kann nach vorne kommen. In dem Moment, wo wir uns ausrichten auf seine Herrlichkeit, auf seine Schönheit. Also ich möchte dich wirklich ermutigen, heute Morgen auch für die kommende Zeit, nicht nur für heute Morgen. Ich möchte dich wirklich ermutigen, dir mal wirklich ganz bewusst, vielleicht ist es neu für dich, dieses Thema, aber dir mal ganz bewusst auch im Alltag die Schönheit Gottes bewusst zu machen und dir auch, weißt du, einfach dich an meinen praktischen Dingen zu fragen, was ist eigentlich aus der Sicht Gottes schön? Wie ist es zum Beispiel aus der Sicht Gottes schön, wenn ich meinen Tag verbringe? Wie ich meinen Tag verbringe? Was ist aus der Sicht Gottes schön? Ja, frag ihn einfach mal, was ist aus der Sicht Gottes schön, wenn ich aufstehen soll zum Beispiel? Also das mag bei jedem anders sein. Ich sage jetzt nicht, dass Gott ein allgemeines Gesetz hat, es steht nicht in der Bibel, du sollst um 6 Uhr aufstehen und ansonsten was auch immer, ja, nein. Aber weißt du, frag Gott, was ist, weißt du, lass einfach die Schönheit Gottes dein Leben durchdringen. Amen. Richte dich aus auf seine Schönheit, indem du dich ausrichtest auf seine Schönheit, indem du dich verbindest mit seiner Schönheit, verbindest du dich auch mit seiner Herrlichkeit. Und wenn du dich verbindest mit seiner Herrlichkeit, kannst du erwarten, dass die Schönheit Gottes sich in deinem Leben, in jedem Bereich deines Lebens, Seele, Körper, Beziehungen, Familie, Arbeit, Gemeinde, in jeder Hinsicht durchsetzt. Amen. Wie viele von euch sind bereit für die neue Offenbarung von Gott? Halleluja. Komm, lass uns mal zusammen aufstehen und lass uns einfach ausrichten auf ihn. Halleluja. Halleluja. Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns Gott, den Vater, offenbart hast in aller seiner Schönheit. Und Vater im Himmel, wir wollen dir Dank sagen, Herr, für deine wunderbaren Ordnungen. Wir wollen dir Dank sagen für deine herrliche Schöpfung. Wir wollen dir Dank sagen, dass du alles wunderbar, schön gemacht hast. Und Herr, wo wir uns in der Vergangenheit in irgendeiner Weise mit den Folgen des Sündenfalls verbunden haben und damit mit dem, was nicht schön ist, da bitten wir dich um Vergebung. Da sagen wir, es tut uns leid. Wir wollen uns nicht verbinden mit dem, was dich nicht wiedergibt. Wir wollen uns nicht mit einer Sexualität verbinden, die dich nicht wiedergibt. Wir wollen uns nicht mit einem Ausdruck in Worten oder in Taten verbinden, der dich nicht wiedergibt. Wir wollen uns nicht mit etwas verbinden, was in deinen Augen nicht schön ist, sondern wir wollen uns verbinden mit deiner Schönheit, mit deiner Herrlichkeit, mit deiner Liebe, die darin zu sehen ist. Halleluja. Und wir wollen dich anbeten in deiner Schönheit. Und indem wir dich anbeten in deiner Schönheit, Herr, werden wir selber verwandelt in dasselbe Bild. Und wir danken dir, Herr, dass du uns als deine Gemeinde bereits schön siehst, vollkommen siehst, herrlich siehst, Herr. Und Vater, im Namen Jesus beten wir in dieser Zeit wirklich darum, Herr, dass sich die herrliche Gemeinde offenbart, Herr, in dieser Welt, Herr. Dass die Gemeinden Gottes in diesem Land und in Europa wirklich zu Orten werden, in denen sich die Schönheit Gottes offenbaren kann, sodass es den Menschen den Atem verschlägt, Herr. Als Menschen hier reinkommen, es verschlägt ihnen den Atem, weil diese Präsenz der Schönheit, der Herrlichkeit Gottes sie einnimmt. Halleluja. Halleluja. Lass uns es singen. Halleluja. Lass uns uns ausrichten. Vater, wir danken dir, dass du uns hervorbringst als diese herrliche Gemeinde. Lass uns hier bei Glory Life eine solche herrliche Gemeinde sein. In Jesu Namen. You are the one. My heart was looking for. You are the one that I adore. You are the one my heart was looking for. You are the Den Atem, Jesus. Schau ihn an. Schau ihn an in seiner Schönheit. Oh, Jesus, wir lieben dich. Du bist schön. Du bist herrlich. Und alles in uns streckt sich aus nach deiner Schönheit. Herr, durchdringe uns mit der Offenbarung deiner Schönheit heute Morgen. Durchdringe jeden Einzelnen, der über Livestream zuschaut, heute Morgen mit der Offenbarung deiner Schönheit. Durchdringe jeden einzelnen Sohn, jede einzelne Tochter Gottes heute Morgen mit deiner Schönheit. Wir sagen, da kommen Gefühle in die Ordnung Gottes. Da kommen Gedanken in die Ordnung Gottes. Da kommen Körperzellen in die Ordnung Gottes. Oh, da kommt alles in unserem Innersten, richtet sich aus, wie die Eisenspäne sich auf den Magneten ausrichten und sich zu schönen Gebilden formen, Herr, so richten sich unsere Gefühle, unsere Gedanken, unsere Körperzellen, unsere Organe, unsere Muskeln, unsere Sehnen, Bänder, Nerven aus auf die Schönheit Gottes, auf die Offenbarung seiner Perfektion, seiner Herrlichkeit. Halleluja. Vater, wir danken dir, dass du uns als ganze Gemeinde ganz neu und wie nie zuvor eine Offenbarung deiner Schönheit schenkst, Herr, anvertraut. Halleluja. Bet ihn an, bet ihn an. Vater, wir danken dir auch für diejenigen, Herr, in unserer Mitte, die du spezifisch berufen hast, deine Schönheit hier auf der Erde wiederzugeben, Herr, durch irgendeine Form von Kunst, sei es durch bildende Kunst, durch Musik, durch Literatur, durch Schreiben, durch Dekoration, durch Mode, durch Architektur, durch Bildhauerei, was auch immer es sein mag, Herr, die Skulptur. Danke, Herr, für die du dich spezifisch berufen hast. Und ich habe so den Eindruck gerade gehabt, dass wir euch heute Morgen spezifisch segnen sollen. Und wenn du da einfach eine Berufung in deinem Leben siehst und spürst, ich meine, wir beschränken es jetzt mal auf die, die schon einfach begonnen haben, da auch ein Stück weit reinzugehen, also wo auch schon es so sichtbar ist. Du weißt auch schon, in welchem Bereich das so mehr oder weniger ist. Und dann wollen wir einfach euch heute Morgen wirklich hier vorne segnen und wirklich dieses Empfinden für die Schönheit Gottes über euch freisetzen, wie nie zuvor. Ja, ja, auch Flaggentanz ist auch eine Form. Tanz ist auch eine Form des künstlerischen Ausdrucks der Schönheit Gottes. Ja, Lobpreis sowieso. Wenn du in irgendeinem dieser Bereiche tätig bist, komm einfach nach vorne. Und wir wollen euch einfach, Irina, kommst du dazu? Wir wollen euch einfach segnen. Kommt einfach nach vorne. Halleluja. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Ja, kommt ruhig weiter, damit die anderen von hinten. Danke, Vater. Danke, Vater. Und ihr anderen, einfach lasst uns wirklich in Einheit, die jetzt segnen, die hier vorne sind. Weil Einheit ist Schönheit. Einheit bringt Schönheit hervor. Halleluja. Und vielleicht können einfach die Mitglieder des pastoralen Teams, einfach die jetzt nicht hier vorne stehen, selber einfach auch noch nach vorne kommen, und vielleicht auch Glory House Leiter, die nicht hier vorne stehen, einfach auch noch nach vorne kommen. Und wir wollen einfach für euch beten und wollen einfach euch die Hände auflegen und wollen einfach diese Schönheit Gottes in eurem Leben freisetzen, diese Offenbarung der Schönheit Gottes freisetzen über euch. Halleluja. Halleluja, Vater. Wir danken dir von ganzem Herzen. Wir danken dir von ganzem Herzen für jeden Einzelnen. Komm dir vom pastoralen Team und Glory House Leiter, komm dir einfach auch mit hier vorne. Nach vorne. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater, für die Offenbarung deiner Herrlichkeit und deiner Heiligkeit, Herr. Und ich habe so einen Eindruck, als erstes sollten wir Folgendes machen. Jeder einfach, der sagt, ja, ich habe da eine Berufung von Gott. Lass uns einfach wirklich zusammen unsere Gabe Gott weihen. Lass uns einfach ganz bewusst verbinden mit der Heiligkeit Gottes. Ja, ganz bewusst. Okay, lass uns einfach sagen, Herr Jesus, du hast mir diese Gaben gegeben, um dir als meinem Schöpfer die Ehre zu geben. Und deshalb weihe ich gerade jetzt meine künstlerischen Gaben dir als meinem Schöpfer. Und ich verbinde mich mit deiner Heiligkeit. Und alles, was ich mache, alles, was ich schaffe, soll aus dieser Verbindung heraus hervorkommen. Und soll deine Herrlichkeit und Heiligkeit wiedergeben. In dem Namen Jesus. Amen. Amen. Und jetzt legen wir euch die Hände auf. Halleluja. Vater, danke. Danke für die Offenbarung deiner Heiligkeit. Danke für die Offenbarung deiner Schönheit. Danke, Herr, für die Offenbarung deiner Herrlichkeit. Danke, Vater, für eine tiefe Offenbarung, Herr, in die tiefsten Tiefen unserer Seele, unseres Seins, auch unseres körperlichen Ausdrucks hinein in dem Namen Jesus. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Und Vater, wir rufen euch diese göttlichen Gaben hervor. Und wir sagen auch, wir setzen Gunst Gottes frei, dass diese Gaben sichtbar werden können. Wir setzen Raum frei an den richtigen Orten, damit diese Gaben sichtbar werden können. Halleluja, auch in der Welt. Halleluja. Und dass auch die Welt durchdrungen werden kann, Herr. Oh, von diesen Gaben, Herr, die du gelegt hast in deinen Leib hinein. In dem Namen von Jesus. Danke, Vater, für einen vollkommenen Ausdruck. Einen vollkommenen Ausdruck deiner Schönheit. Halleluja. Oh, wir preisen dich, Herr. Oh, wir preisen dich, Herr. Lass uns ihn einfach weiter anbeten im Hintergrund. Halleluja. Vater, wir preisen dich von ganzem Herzen. Oh, wir preisen dich, Herr, für deine Schönheit, die hervorkommt. Oh, Shekaramando Kurobosanda, da da da da da da da. Oh, Rabasanda, da da masanda, da da da da da da da. Danke, dass du deinen Atem bläst auf alles, was geschaffen wird, Herr. Auf alles, was hervorkommt. Danke, Vater, dass es durchdrungen wird. Durchdrungen ist vom Atem Gottes. Oh, so wie wir durchdrungen sind vom Atem Gottes. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater, für einen vollkommenen Ausdruck. Danke, Vater, für einen vollkommenen Ausdruck. Oh, ein vollkommener Ausdruck. Oh, wir verbinden uns mit der Offenbarung deiner Herrlichkeit, deiner Schönheit. Ich glaube, einige werden gerade jetzt auch sogar in diesem Moment Visionen haben, Offenbarung haben. Das ist eine Zuteilung der Substanz seiner Herrlichkeit. Eine Zuteilung der Substanz seiner Schönheit. Und Vater, wir setzen durch diese Fähigkeit, das Schöne zu schaffen, frei. In dem Namen Jesus. In dem Namen Jesus. Oh, in dem Namen Jesus. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater, für die göttliche Ordnung, Herr. Oh, die offenbar wird, Herr. Jesus, wir preisen dich, Herr. Oh, wir preisen dich, Herr. Oh, wir preisen dich, Jesus. Oh, wir preisen dich, Jesus. Auch wenn du über Livestream zuschaust und du bist in diesem Bereich aktiv, in irgendeinem künstlerischen, kreativen Bereich aktiv, wir nehmen es für dich. Gott setzt eine neue Salbung von Herrlichkeit, von Gunst, von Kraft, von Offenbarung seiner Schönheit in deinem Leben frei. Und wir sagen in dem Namen Jesus, eine Überflutung mit der Herrlichkeit und Schönheit Gottes für unsere Nationen. Wir setzen es frei in dem Namen von Jesus. Halleluja. Wir preisen dich, Herr. Dass die ganze Erde davon bedeckt sein wird und dass Menschen wirklich sagen werden, ja, das raubt mir den Atem. Ja, das raubt mir den Atem. Was ich da sehe, raubt mir den Atem. Halleluja. Halleluja. Lass uns nochmal singen, You Take My Breath Away. Breath away. Take my breath away, Jesus. My breath away. In dir, streckt nochmal alle ganzen Raum auf eure Hände aus, Herr. Wir bleiben in dir, Herr. Und indem wir in dir bleiben, bleiben wir in deiner Schönheit, Herr. Halleluja. Wir werden umkleidet von deiner Schönheit, Herr. So wie damals im Tempel die Menschen umkleidet wurden von deiner Schönheit, Herr. Wir sagen im Namen Jesus, alles, was irgendwie in unser Leben hineingekommen ist, was nicht schön ist in deinem Augen, sei es Krankheit, sei es Gebundenheit, wir sagen jetzt in dem Namen Jesus, es verlässt unsere Leben jetzt. Unharmonische Beziehungen in Jesu Namen kommen in die göttliche Harmonie. Unschöne Beschäftigungen werden von der Schönheit Gottes weggeschwemmt. Die Schönheit Gottes übernimmt alle Bereiche unseres Lebens, unsere Wohnungen, unsere Häuser. Die Schönheit Gottes übernimmt unsere Familien, unsere Arbeitsplätze, unsere Gemeinden. Im Namen Jesus. Oh, you take my breath away. You take my breath away. You take my breath away. Stay, you are stay. Take my breath away. Take my breath away. You are stay. You are stay. Amen. Amen. Amen. Danke, Jesus. Dürft ihr wieder an euren Platz gehen. Yeah. Wow. Aber lasst uns bleiben einfach in dieser Offenbarung seiner Schönheit. Das ist hier, er ist hier im Raum, weißt du, er wird angezogen von seiner Schönheit. Er ist hier. Er ist hier. Er ist hier. Halleluja. Er ist hier. Ja, spiel weiter, genau, das ist gut. Auch während wir jetzt einfach eine Sammlung einnehmen wollen an der Stelle. Ach, das ist eine schöne Sache, wenn es mit dem richtigen Herzen passiert. Die Bibel sagt uns, wenn wir in sein Reich geben, wenn wir sein Reich an erste Stelle setzen, und wenn wir geben einfach mit einem liebenden, einem fröhlichen und einem großzügigen Herzen, ja, dann ist das in den Augen Gottes ein Wohlgeruch. Das heißt, es ist schön für ihn. Es ist schön für ihn. Lass uns einfach eine schöne Sammlung machen heute. Ja, indem du einfach den Heiligen Geist fragst. Sagst, Heiliger Geist, was soll ich geben aus diesem Herzen der Liebe, der Großzügigkeit, des Glaubens in die herrliche Gemeinde, weil wir geben in die herrliche Gemeinde, in die schöne Gemeinde, die in dieser Zeit aufsteht. In die schöne Gemeinde, die seine Herrlichkeit wiedergibt. Da geben wir hinein heute Morgen. Frag ihn einfach, was du geben sollst. Auch wenn du über Livestream zuschaust, du hast auch die Möglichkeit zu geben. Die Möglichkeiten werden eingeblendet, zu überweisen oder PayPal oder Kreditkarte nutzen. Hier vor Ort kannst du in bar geben oder du kannst eine Verpflichtungserklärung ausfüllen, die unter deinem Stuhl ist. Tu einfach das aus diesem schönen Herzen heraus. Ja? Halleluja. Geben wir die einmal durch und jeder tut einfach, was der Heilige Geist ihm gezeigt hat. Während ihr es durchgebt, lese ich euch noch ein paar schöne Sachen vor, die gestern in der Schweiz passiert sind. Da war wirklich der Hammer. Der Festsaal in Hinwil war fast bis ganz hinten gefüllt. Es war wirklich ein, trotz des Winterwetters auch, ne, war Hammer, wie die Leute gezogen haben, wie hungrig sie waren. Stark, auch viele bekehrt. Ein weiteres Zeugnis, das ich vorher noch nicht vorgelesen habe, ist ein Mann, der hatte einen Tumor im Spinalkanal. Und weil der auf den Spinalkanal gedrückt hat, hat es immer gekribbelt in seinen Beinen. Und nach dem Gebet war das Kribbeln komplett weg. Halleluja. Das heißt, wir glauben, dass auch der Tumor weg ist. Amen. Mehrere Personen konnten ihren Arm nicht mehr heben aufgrund von Entzündungen, Ablagerungen und so weiter. Und dann waren sie geheilt und konnten ihren Arm wieder frei heben. Auch das ist teilweise ein kreatives Wunder gewesen. Interessant war auch wirklich, wie klar die Worte der Erkenntnis waren. Also Gott hat ganz klar Leute durch Worte der Erkenntnis, durch Zahlen, durch Hausnummern, durch Namen und so weiter rausgerufen einfach. Zum Beispiel ein Mann, der hatte die Zahl 4357 und es war seine komplette Telefonnummer. Und Gott hat zu ihm gesprochen, Psalm 50, Vers 15, er kennt deine Telefonnummer, jetzt musst du seine kennenlernen, nämlich rufe mich an in der Not und ich will dich retten und du sollst mich preisen. Halleluja. So stark. Auch der Hammer, auch Worte erkenntnismäßig war. Ganz zum Schluss bei der Sammlung hatte ich plötzlich den Eindruck, dass auf der rechten Seite, ich hatte gefragt, wer braucht alles ein Wunder in Finanzen? Und dann sind so 10 Leute vielleicht aufgestanden. Und habe ich gesagt, und wer auf der rechten Seite, da standen vielleicht 5 Leute oder 6. Ich habe den Eindruck, dass hier auf der rechten Seite jemand steht. Und da geht es um einen Betrag, so um die 1000 Franken. Ja, und wen betrifft das? Es geht um einen Betrag von 1000 Franken. Und dann meldet sich eine Frau und zieht aus ihrer Tasche einen Umschlag und sagt, das habe ich mitgebracht, das ist ein Antrag, den ich abschicken will und wenn dem stattgegeben wird, dann bekomme ich 1000 Franken. Und dann sage ich zu ihr, und den hast du extra jetzt mitgebracht, damit wir dafür beten? Sagt sie, ja genau, den habe ich extra mitgebracht, um dieses Wunder zu empfangen. Das ist der Hammer, verstehst du, wie Gott genau auf die Herzenswünsche der Menschen reagiert, ja? Mehrere Leute sind von Tinnitus geheilt worden, Kniearthrose ist verschwunden, ein Mann hatte geschwollene Beine und die Schwellung ist total zurückgegangen. Eine Frau hatte seit 54 Jahren Schmerzen im Steißbein, hat nach dem Gebet gespürt, wie die Schmerzen weggegangen sind. Eine andere Frau hatte beim Gehen Probleme durch Arthrose. Nach dem Gebet waren sie völlig verschwunden. Und noch viele verschiedene andere Sachen, die passiert sind. Auch Augenheilung, psychische Dinge, Traumata. Leute haben bezeugt, dass sie frei geworden sind von Traumata. Also es war wirklich der Hammer. Gott hat echt mächtig gewirkt. Halleluja. Ich glaube, dass er was vorhat in der Schweiz. Halleluja. Ich weiß, die Schweiz ist heute nicht da, deswegen muss ich über Livestream sprechen. Aber einige von hier waren ja auch mit dabei in der Schweiz. Da ist ein Bild. Ja, schön. Sehr schön. Ja, genau. Halleluja. Ja, das war der, wie heißt der Saal? Ich weiß gar nicht, wie er heißt, unser Festsaal. Hirschensaal, genau, in Hinwil, Halleluja, in der Nähe vom Zürichsee. Wir waren kurz davor, das ist auch interessant, nur 20 Kilometer von dem Ort entfernt, das wusste ich gar nicht, als wir den Raum gemietet hatten, aber 20 Kilometer von dem Ort entfernt ist der Ort Männedorf am Zürichsee. Und in Männedorf hat im 19. Jahrhundert eine Frau, Dorothea Trudel hieß, dies habe ich schon vor Jahren studiert, hat dort einen Heilungsdienst gestartet, ja. Und es war wirklich eine absolute Pionierin des Heilungsdienstes. Die war noch ein paar Jahre vor Blumhardt sogar. Ja. Aber die beiden hatten auch dann Kontakt später. Und diese Dorothea Trudel hat gewaltige Heilung erlebt, sowohl psychische Heilungen als auch körperliche Heilungen. Und da ist ein Heilungszentrum entstanden, ganz ähnlich wie bei Blumhardt, auch so ein wie Bad Bolz, gibt es heute noch. Wir waren dort extra und waren auch bei der Kapelle. Da gibt es heute eine Kapelle, wo das gekreuzigte Lamm mit der Siegesfahne drauf ist und so. Ja. Also noch heute ist es ein Pflegezentrum, gibt es Wohnungen für alte Menschen, da gibt es Pflegedienste und so weiter. Also ein Riesenareal mit ganz vielen Gebäuden, ganz ähnlich wie in Bad Boll auch. Ja. Das ist alles daraus entstanden, aus diesem Dienst, den sie hatte. Und sie hat zum Beispiel solche Leute auch inspiriert, wie John G. Lake zum Beispiel. Der hat sich auch auf sie bezogen teilweise. Und das war also in den 30er Jahren des 19. Jahrhunderts ist das gestartet, eine absolute Pionierin des Heilungsdienstes. Und dann haben wir vor dem Gottesdienst, hatten wir noch ein bisschen Zeit, dann sind wir da hingefahren nach Männedorf und haben uns dort ein bisschen die Salbung gezogen und inspiriert und dann sind wir direkt in den Heilungsgottesdienst gegangen. Also es war richtig gut. Also das sind echte Quellen auch wirklich für Heilung und Erweckung in diesem Gebiet. Und Gott hat da wirklich was vor in dieser Zeit, das glaube ich von ganzem Herzen. Gott hat was vor mit der Schweiz, ihr Schweizer. Halleluja, das weiß ich. Und wir werden bald wieder hinkommen, ganz sicher, vielleicht auch mit einem Konferenztag, Söhne der Herrlichkeit oder sowas, weil ich glaube, da ist wirklich Potenzial für mehr in der Schweiz. Gott ist da wirklich am Wirken. Halleluja. Danke für eure Gebete auch dafür. Wirklich super. Preist den Herrn. Jetzt segnen wir die Sammlung. Danke, Vater, für jeden Einzelnen, der gegeben hat, Herr, für jedes Saatkorn, das gesät worden ist, Herr, in diesen Boden deiner Herrlichkeit, Herr. Oh, in diesen Boden deiner Schönheit, Herr. Wo es mit diesem Herzen einfach der Liebe, der Dankbarkeit, der Großzügigkeit, ja, des Glaubens gegeben worden ist. Herr. Herr, da ist eine solche Schönheit, die zu dir aufsteigt, Herr. Und so wie es damals war im 2. Chronik 5, die Schönheit ist aufgestiegen und die Herrlichkeit ist herabgestiegen. Und so setze ich jetzt in dem Namen Jesus die Herrlichkeit Gottes frei über jedem Einzelnen, der gegeben hat. Die Herrlichkeit Gottes auch über deinen Finanzen, dass auch in deinen Finanzen alles schön wird, gemäß der Ordnung Gottes. Nicht wissen, wie du deine Rechnungen bezahlen sollst, ist nicht schön. Schulden zu haben, von denen du nicht weißt, wie du sie abzahlen sollst, ist nicht schön. Es setzt die Schönheit Gottes frei in alle diese Bereiche. In Jesu Namen. Amen. Halleluja. Preis den Herrn. Sabrina, komm nach vorne. Halleluja. Spiel einfach weiter, Andreas. Sabrina hat ein wichtiges Wort für euch. Halleluja. Ja, ich würde euch bitten, dazu einfach kurz alle aufzustehen. Wunderbar. Oh, wunderbar, heute wirklich von dieser Schönheit von Gott zu hören, von dieser Schönheit, von dieser Perfektion von unserem Jesus. Und ich glaube, dass heute hier Leute sind oder auch am Livestream, die diese Schönheit nicht in ihrem Leben haben. Die wirklich, ja, die wissen, dass sie getrennt von unserem Gott, von diesem Jesus, von dieser Schönheit, dieser Exzellenz leben. Die wissen, dass sie vielleicht in Beziehungen leben, die nicht diese Schönheit widerspiegeln. Die einfach in Situationen leben, die nicht von der Schönheit Gottes, ja, erfüllt sind. Und es ist bei uns Menschen einfach so, dass, ja, wir kommen mit einem Rucksack auf die Welt. Und wir gehen unseren Weg, unseren Lebensweg. Und jede unschöne Sache, die in unserem Leben passiert, alles, was wir machen, was nicht der Schönheit Gottes entspricht, sei es, wenn wir lügen, wenn wir betrügen, wenn wir, ja, schlecht über unseren Chef sprechen, jede dieser Sachen ist wie so ein kleiner Kieselstein, den wir in unseren Rucksack einladen. Und wir gehen weiter und wir laden diese Sachen ein, manchmal unbewusst, manchmal bewusst. Wir tolerieren Dinge in unserem Leben. Und ja, dieser Rucksack, der füllt sich immer mehr. Und dieser Rucksack, ja, kann physische Schmerzen verursachen. Er kann ja seelische Schmerzen verursachen. Er kann Depression verursachen, Angstzustände, Schlaflosigkeit, all diese Dinge. Und das Allerschlimmste an diesem Rucksack ist, dass er nicht weggeht, wenn wir sterben. Und wir haben es heute gehört, dass da, wo unser Gott ist, da gibt es keine unschönen Dinge. Das heißt, wenn wir mit diesem Rucksack sterben, haben wir keine Möglichkeit, zu Gott in den Himmel zu kommen. Und die einzige Möglichkeit, die besteht, diesen Rucksack loszuwerden, ist, indem wir sagen, Jesus, nimm ihn uns ab. Weil er ist der Sohn Gottes, der vor 2000 Jahren auf diese Erde kam. Und er hat ein sündloses Leben in der Schönheit gelebt. Und er hat sich in seinen schönsten Jahren für uns geopfert. Er hat Beschimpfung ertragen, er hat Verrat ertragen, er hat sich schlagen lassen, er hat sich bespucken lassen. Und final hat er sich ans Kreuz nageln lassen, wo er starb für dich und mich. Und er trug da die Schuld oder beziehungsweise er trug da die Bestrafung für all das, was wir falsch gemacht haben, trug er am Kreuz. Aber er ist nicht tot. Er ist nach 3 Tagen wieder auferstanden und lebt heute noch. Und wenn wir sagen, Jesus, komm in mein Leben, vergib mir meine Sünden, nimm mir heute diesen Rucksack weg. Ich will heute umkehren von meinen alten Wegen. Ich will ab heute dir nachfolgen, Jesus. Dann kommt er in dein Leben. Dann gibt er dir ein neues Leben, gibt er dir eine neue Ausrichtung. Er gibt dir eine neue Schönheit in allen Bereichen, die du, ja, in deinem Leben. Und ich möchte dich heute fragen, wenn du in deinem Herzen jetzt spürst, ich brauche das, ich muss heute wirklich Jesus sagen, komm in mein Leben. Ich muss wirklich sagen, Jesus, es tut mir leid, dass ich ohne dich gelebt habe bis jetzt. Oder vielleicht hast du Jesus mal in dein Leben eingeladen, aber bist von ihm weggekommen und hast wirklich, ja, diese unschönen Sachen in dein Leben wieder reingelassen. Dann möchte ich auch dir heute die Gelegenheit geben, umzukehren. Und wenn du einfach mit mir dieses Gebet jetzt beten möchtest, dann bitte ich dich um ein Zeichen. Ja, steck einfach die Hand aus, damit ich und Gott deine Hand sehen kann. Wenn du jetzt umkehren möchtest, wenn du Jesus heute und jetzt diesen Rucksack abgeben willst, dann heb die Hand. Gib mir ein Zeichen. Ja, danke, ich sehe eure Hände. Halleluja. Ich glaube, dass hier noch mehr Menschen sind, die heute wirklich Jesus ihr ganzes Leben hinlegen möchten, die wirklich ganze Sache machen wollen, die auch Schluss machen wollen mit Kompromissen. Dann wirklich heb deine Hand, zeig's mir und ich will für dich und mit dir jetzt beten, damit heute wirklich ein neues Leben in der Schönheit beginnen kann. Halleluja. Ja, danke, Jesus. Danke, Herr. Danke für eure Hände und ja, ja, ich möchte euch wirklich einladen, vorzukommen und ich will mit euch beten. Kommt vor, wir beten gemeinsam. Ich möchte euch dann gerne noch die Hand auflegen. Und ich lade jeden ein, auch wenn du jetzt noch nicht die Hand gestreckt hast, komm wirklich vor. Mach das fest vor Gott und der Welt, Herr. Ja, lass uns einen Applaus, lass uns begrüßen. Halleluja, Halleluja. Wunderbar. Hallo, hallo, herzlich willkommen. Marc, hallo, herzlich willkommen. Kommen. Ja, sonst noch jemand da, der es heute festmachen möchte. Halleluja, Halleluja. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Halleluja, schön, dass du da bist. Ja, hat jemand noch dieses Ziehen in ihrem Herzen, dass er hier vorne stehen soll, dass er wirklich Teil sein soll und es heute festmachen soll? Dann möchte ich dich jetzt wirklich noch einladen. Halleluja. Ja. Und wir beten jetzt einfach gemeinsam ein Gebet und ich würde es euch vorbeten und ihr könnt einfach die Augen dabei schließen und könnt einfach sagen, Jesus, ja, ihr könnt es einfach laut mitbeten, genau. Jesus, ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist. Ich glaube, dass du für meine Sünden am Kreuz gestorben bist. Und ich glaube, dass du wieder auferstanden bist und heute noch lebst. Jesus, vergib mir meine Sünden. Und ich gebe dir jetzt diesen Rucksack. Danke, Jesus, dass du diesen Rucksack jetzt verbrennst. und dass du dich nie wieder daran erinnern wirst, was in der Vergangenheit war. Danke, Jesus, dass heute ein Leben in Schönheit beginnt. Danke, Herr, dass deine Exzellenz in meinem Leben Einzug hält. Und ich will dir ab heute nachfolgen. Danke, dass du jetzt in mein Leben kommst. In Jesu Namen. Amen. Amen. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für meine Schwester. Danke, Jesus, dass du sie füllst mit deiner Liebe, mit deiner Freude, mit deiner Kraft, mit deiner Schönheit, deiner Exzellenz. Danke, Jesus, dass wirklich heute ein neuer Tag ist. Danke, Herr, dass heute wirklich ja, das Alte ist vergangen, sie ein Neues ist geworden. Danke, Herr, dass jetzt wirklich alles Alte, alle alten Traumata abfallen in Jesu mächtigen Namen. Danke, dass alte schlechte Erinnerungen jetzt getilgt werden und mit einer neuen Schönheit erfüllt werden. In Jesu Namen. Danke, Jesus, dass du ihn wirklich füllst mit deiner Schönheit, Herr. Danke, Jesus, dass du alle Bereiche seines Lebens auffüllst. Danke, Jesus, dass ja alles, was dunkel ist, jetzt hell wird. Danke, Jesus, dass überall, wo Traurigkeit herrscht, dass wirklich Fröhlichkeit und Freude kommt. Ja, ich setze Freude frei in Jesu Namen in deinem Leben. Danke, Herr, dass jede Last jetzt abfällt von seinen Schultern. Danke, Herr, dass heute der Tag, wirklich ein Tag in Freiheit beginnt, Herr. Danke, Herr, dass deine Freiheit im Leben meines Bruders jetzt zu tragen kommt. In Jesu Namen. Amen. Danke, Jesus. Danke, Herr. Danke, Herr, für meinen Bruder. Danke, Herr, du siehst, dass er dich möchte. Du siehst, Jesus, dass er sein Herz für dich geöffnet hat, Herr. Und danke, Jesus, dass du ihm begegnest, wirklich von Angesicht zu Angesicht. Danke, Herr, dass du ihn in Freiheit führst, Herr. Danke, Jesus, füll ihn auf mit deiner Freude, füll ihn auf mit deinem Frieden, Herr. Danke, Herr, und ich sage, dass alle Schlafstörungen sind jetzt gebrochen in Jesu mächtigen Namen. Alle Albträume gehen jetzt aus seinem Leben, Herr, und ich spreche göttliche Träume. Ich setze göttliche Träume und Visionen frei im Leben. Danke, Jesus, dass deine Schönheit jetzt seinen ganzen Körper und sein Leben durchflutet. In Jesu Namen. Amen. Halleluja. Danke, Jesus, für meine Schwester. Danke, Herr, dass du sie gerufen hast bei ihrem Namen, Herr. Danke, Jesus, sie ist dein ab heute, Herr. Niemand kann sie jemals mehr aus deiner Hand reißen. Danke, Herr, dass du ihr das in ihr Herz wirklich gibst, dass niemand sie jemals mehr aus deiner Liebeshand reißen kann, Herr. Danke, Jesus, für Geborgenheit in dir. Danke, Herr, dass sie wirklich in dir Familie findet. Danke, Herr, dass sie in dir angekommen ist, Herr. Danke, dass das Suchen ein Ende hat jetzt. Danke, Herr, danke, Jesus, dass du sie berührst, Herr. Danke, Jesus, dass sie in dir wirklich ja, ihren Bräutigam, den schönsten unter 10.000 findet, Herr. Danke, danke, Herr, dass du sie berührst, ganz tief in ihrem Herzen, Herr. Danke für ein neues Leben in deiner Schönheit. In Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja. Ja, und ihr könnt euch jetzt gern umdrehen. Hinter euch stehen noch ganz liebe Mitarbeiter von uns, die gern für euch noch weiter beten möchten. Genau, dreht euch gern mal um. Genau, wunderbar. Ihr dürft dann gern in den Jugendgottesdienstraum gehen. Und ja, lasst euch wirklich mal einen Applaus geben für die Entscheidung heute. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Und wenn du am Livestream mitgebetet hast, dann kannst du uns einfach eine E-Mail schreiben und dann würden wir gern von dir hören und dir auch noch was Kleines schenken und weiter für dich beten. Halleluja. Amen. Amen. Halleluja. Oh, preis den Herrn. Gott ist gut. Amen. Halleluja. Komm, ihr könnt Jesus nochmal anders einen Applaus geben. Weißt du? Das ist einfach schön, das ist einfach schön. Halleluja. Es ist einfach schön. Es ist einfach schön. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja, ihr Lieben. Und jetzt machen wir noch was Wunderschönes zusammen. Wie ich vorher schon gesagt habe, das Abendmahl, etwas Wunderschönes, weil es richtet uns auf das Schönste aus, was Gott je getan hat. Amen. Irina wird uns dabei leiten. Halleluja. Halleluja, wie schön, jetzt das Abendmahl zu nehmen. Halleluja. Weil der Herr ist, jedenfalls äußerlich, hat er all seine Schönheit aufgegeben und hat all seine Schönheit abgelegt, damit wir schön sein können. Halleluja. Und das heißt hier in Jesaja 53, 2-5, sein Äußeres war weder schön noch majestätisch am Kreuz. Und er hatte nichts Gewinnendes, das uns gefallen hätte. Er wurde verachtet und von den Menschen abgelehnt. Ein Mann, der Schmerzen mit Krankheit vertraut, jemand, vor dem man sein Gesicht verbirgt. Er war verachtet und bedeutete uns nichts. Jedoch unsere Krankheiten, er hat sie getragen, und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt wegen unserer Vergehen, zerschlagen wegen unserer Sünden. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden, und durch seine Striemen sind wir geheilt. Halleluja. Durch seine Striemen sind wir geheilt. Also er, genau, lasst euch nicht ablenken, sein Äußeres wurde bis, ja, er wurde ja vollkommen zerschlagen. Er wurde von dieser Peitsche mit Knochenstücken und so weiter, sein ganzer Rücken wurde vollkommen zerfetzt. Und ja, ihr kennt den Film Passion wahrscheinlich die meisten. Und da sieht er schon ganz furchtbar aus, wie sie ihn zugerichtet haben, dann auch am Kreuz. Aber Wissenschaftler sagen, er sah noch schlimmer wohl aus, was man sich gar nicht vorstellen könnte. Also er hat all seine Schönheit, all seine Herrlichkeit abgelegt für uns, damit wir wieder schön sein können, damit Schönheit unser ganzes Leben durchdringen kann, seine Schönheit. Halleluja. Ja, alles hat er auf sich genommen. Ja, Verachtung, er wurde verachtet. Komplett verspottet. Wenn du so der Sohn Gottes bist, dann steig doch runter vom Kreuz. Was für ein Stolz, was für eine Verachtung, was für eine Ablehnung hat er getragen, damit wir, wo wir, alle haben wir das schon erlebt, Verachtung erlebt, Ablehnung erlebt, Verletzungen erlebt, damit wir von all diesen Schmerzen, innerlich wie auch äußerlich, geheilt sein können. Also er hat es wirklich gemacht. Dieses Werk hat er vor 2000 Jahren für dich und für mich gemacht. Damit wir in der Schönheit Gottes jetzt leben können. Damit wir wirklich den Himmel auf der Erde haben können. Damit wir im Himmel leben können, wie im Himmel, so auf Erden. Und dieser Himmel ist schön. Und er stellt wirklich auch durch seine Gemeinde, glaube ich, der Welt eine schöne Gemeinde vor. Und es heißt nicht, dass du, was weiß ich, Modelmaße haben musst. Das ist die Schönheit, die Welt schön findet. Aber es ist eine Schönheit in den Söhnen Gottes, die aus uns herausstrahlt, die er ist. Also sag nie wieder, oh, ich bin hässlich oder ich bin nicht schön, weil die Schönheit Gottes ist in dir. Halleluja, und das ist wirklich komplett unabhängig von dem, was die Welt als gerade, ja, Hype oder was auch immer schön empfindet, weil wir haben eine Schönheit, die wirklich vom Herrn der Herren kommt und die innen aus uns strahlt und die uns wirklich zu wunderschönen Menschen macht. Halleluja. Weil die Welt sucht eigentlich nach Schönheit. Ja, sie ist ja schräg, wie wir es gehört haben, in allen Bereichen. Aber sie sucht eigentlich nach Schönheit, nach Vollkommen, dass wieder alles in Ordnung ist, in dieser göttlichen Ordnung, wo alles dann schön ist. Und du hast diese göttliche Ordnung, diese Schönheit in dir. Und diese göttliche Ordnung hat er am Kreuz wiederhergestellt. Ohne sein Kreuz, undenkbar, wie die Welt heute wäre. Ja? Also, ja, genau. Aber glaub daran, dass die Schönheit auch wieder in unserem Land, in all diesen Bereichen, dass sie wieder hergestellt wird. Ich glaube das. Je mehr wir diese Schönheit von Jesus nehmen, die er abgegeben hat, und sagen, ja, diese Schönheit gehört mir. Diese Schönheit, die er am Kreuz wiederhergestellt hat, die ist meine Schönheit. Umso mehr wird jede Verletzung geheilt auch. Also die Schönheit heilt Verletzungen. Die Schönheit der Herrlichkeit Gottes heilt uns. Halleluja, seine Striemen haben uns geheilt. Und deshalb dürfen wir sagen, ich habe ein Recht auf Heilung. Ich habe ein Recht, die Söhne Gottes haben ein Recht auf Gesundheit. Durch das, was der Herr getan hat. Nicht, weil wir, wie gesagt, alles richtig gemacht haben, haben wir ein Recht auf Heilung und Gesundheit, sondern weil er alles hingegeben hat, sein ganzes Leben hingegeben hat, damit wir ja, perfekt wieder in der Ordnung Gottes leben können. Und das ist mit unserem Geist, mit unserer Seele und auch mit unserem Körper und in der göttlichen Schönheit leben können, die er für uns bereitet hat. Oh, wie schön ist das! Wie schön ist das! Oh, Halleluja! Ja, eine schöne Gemeinde. Der Herr ist gekommen und hat eine schöne Gemeinde sich erkauft. Eine Braut ohne Flecken und Runzeln. Juhu! Eine wunderschöne Braut hat er sich durch sein Werk am Kreuz erkauft. Halleluja. Und das bist du und ich. Und da kommen noch ganz, ganz viele dazu. Weißt du das? All deine Nachbarn, Arbeitskollegen, Freunde, die noch nicht gläubig sind, Bekannte. Und sie werden erkennen, was er für uns getan hat. Und sie werden, Halleluja, niederknien vor diesem Kreuz und für diese Schönheit, die sogar im Kreuz liegt. Halleluja. Und sagen, diesem Herrn gebe ich mein Leben. Und dieser Herr soll der Herr meines Lebens sein. Amen. Wollen wir zusammen das Abendmahl feiern, unseren Herrn feiern, der uns aus Finsternis ins Licht gebracht hat, aus Hässlichkeit in Schönheit. Aus Krankheit in Gesundheit, aus Schuldbeladenheit in Vergebung. Halleluja, dass wir als freie Menschen jetzt leben dürfen. Juhu, danke Herr. Amen. Lasst uns ein Stück Brot, was sein Leib symbolisiert, und Wein oder Saft nehmen, da hinten oder hier vorne. Und dann bitte noch nicht trinken und essen, sondern das wollen wir gemeinsam als Familie machen. Halleluja. Es reicht alles. Für jeden genug da. Halleluja. Auch ihr am Livestream seid voll dabei. Genau, ihr habt sich ja auch schon Brot und Wein oder Saft euch geholt. Und weißt, ja, lasst uns das Brot hochheben. Es heißt in Lukas 22, 19, dann nahm er ein Brot und nachdem er Gott dafür gedankt hatte, brach er es in Stücke und reichte es den Jüngern mit den Worten, dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird, tut das zur Erinnerung an mich. Und Jesus, wir tun es zur Erinnerung an dich und wir danken dir, dass wir durch deine Striemen, Herr, die im Brot verkörpert sind, geheilt sind. Halleluja, nicht mehr geheilt werden, sondern du hast uns Heilung gebracht. und zwar von Kopf bis Fuß, für unsere Körper und für unsere Seelen und auch für unseren Geist. Halleluja. Und wir nehmen das heute an, Vater. Ich danke dir, dass durch deine Striemen alles geheilt ist, was hier ja, im Umkreis meiner Stimme am Livestream und hier noch nicht geheilt ist. Und ich danke dir, dass es geheilt wird. Ich danke dir, dass durch deine Striemen jeder hohe Blutdruck in die Ordnung Gottes kommt. Ich danke dir, dass durch deine Striemen sich keine Krebszelle halten kann in den Körpern. Danke dir, dass durch deine Striemen kein blindmachender Geist sich halten kann. Keine ja, psychische Störung, keine Schlaflosigkeit, keine Angst. Nichts, was uns in irgendeiner Weise die Schönheit Gottes wegnehmen würde. Weil du hast uns alles wiederhergestellt. Und wir danken dir, dass wir schön gemacht worden sind von dir. Und alles in der göttlichen Ordnung ist. Und nimm das mal bewusst, die göttliche Ordnung, ich nehme sie bewusst für meinen Geist, für meine Seele und für meinen Körper. In Anspruch, in Jesu Namen, danke. Und wir rufen das aus und ich danke dir, dass es die Wahrheit ist und dass es sich manifestiert in jedem einzelnen Körper. Die komplette Heilung in Jesu Namen. Amen. Lass es uns essen. Und lass uns das, sein Blut verkörpern in den Saft oder Wein hochhalten. Nach dem Essen nahm er einen Becher mit Wein und sagte, dieser Wein ist das Zeichen des neuen Bundes. Ein Bund, der mit dem Blut besiegelt wird, das ich für euch vergießen werde. Und Jesus, wir danken dir für dein Blut, das du vergossen hast, damit wir nicht mehr im alten Bund, sondern im neuen Bund, diesem Bund der Liebe, leben dürfen. Und wir preisen dich dafür. Wir danken dir, dass wir durch dein Blut aus der Hand des Feindes befreit sind. Wir danken dir, dass durch dein Blut uns alle Sünden vergeben sind. Dass uns vergeben worden ist. Und Herr, wir sagen auch heute Morgen, dass wir es auch jedem vergeben, der gegen uns gesündigt hat, in irgendeiner Weise uns verletzt hat. Mach es gerade. Sag, Herr, ich vergebe jedem, der mich verletzt hat oder falsch behandelt hat. Ich lasse jeden los, weil du mir vergeben hast. Und ich danke dir für deine Vergebung. Und dass ich weiß, wie Schnee bin. Und dass der Feind nichts an mir findet, sondern dass jeder Pfeil des Bösen an mir abprallt und mich nicht trifft. Kein Fluch trifft mich. Keine Krankheit trifft mich, keine Plage. Ich werde meinen Fuß nirgendwo anstoßen, sondern du bist mein Schutz. Und ich vertraue dir und ich danke dir, Jesus, dass du mich hochversetzt hast, aus der Finsternis ins Licht. Und dort lebe ich jetzt, wie im Himmel, so auf Erden, weil du dein Blut gegeben hast. Danke, Jesus. Amen. Lass es uns trinken. Oh, danke, Jesus. Oh, Halleluja. Ich sah so gerade, es ist wie eine Versiegelung. Dass ihr dieses Blut, das ist Realität. Das ist Realität in der geistlichen Welt. Es ist Realität, wenn wir bewusstes Blut, sein Leib essen und sein Blut trinken, ist es eine Realität in der geistlichen Welt. Halleluja. Die auch der Feind sieht und er traut sich nicht an uns ran. Halleluja. Und alles wird geheilt und wir sind befreit und wir sind geschützt durch das Blut Jesu Christi und durch sein Leib, den er hingegeben hat. Halleluja. Amen. Danke, Jesus. Wir lieben dich. Wir lieben dich. Danke. Danke für alles, was du für uns getan hast und dass wir im neuen Bund leben dürfen. Amen.